Sieht man noch nicht, du hast eine Muschanka an. Hey! Wunderschönen guten Abend, da sind wir ja schon. Mein Name ist Julian Harder. Und wir sind das ist eine Lüge! Explorers Pack. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind das Explorers Pack, zumindest Teile davon. Wir spielen heute eine Runde Call of Cthulhu. Cthulhu eigentlich? Cthulhu. Aus meiner eigenen Feder. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, dieses Abenteuer zu schreiben. Doch, ich weiß es ganz genau. Ich werde es euch auch am Ende, verraten, wenn ihr so lange dran bleibt. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Außer einmal, Justus, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, wir haben Post bekommen und zwar ohne Ende, ehrlich gesagt. Erstmal haben wir Post von aus Österreich bekommen, von unserem größten Zuschauer und abgefahrensten Handwerker. True that. Aus Österreich, der uns sage und schreibe 1, 2. Ich heb die mal so hoch. 3 wahnsinnig geil gemachte Dice Trays geschickt. Jetzt haben wir insgesamt 4. Vielen Dank. Ich bin nach wie vor so schön, fasziniert, ne? Von den Teilen. Das ist übrigens massiv Marmor. Ja, genau. Hm. Das wissen die doch nicht. Doch. Das sieht doch hier so. Doch, egal. So. Aber super geil. Vielen Dank. Dazu gab es noch praktisch für Reisen und Transport Mini-D&D-Dice. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. What? Die sehen auch richtig, richtig cool aus. Man kann sie schlecht sehen, aber du hast halt so sie, halt hin, sie, ne? Doch vor deinem Stirn, dann sieht man die Dimension ganz gut. Sie sind kleiner als ein Helikopterlandeplatz. Dieselben haben wir auch nochmal. Na, nee, andersrum. So, ihr seht, ich habe das Ganze richtig gut geprobt. Egal. Dann haben wir dasselbe nochmal in Weiß und Eisblau. Jetzt muss halt die auch wieder einpacken. Super geil. Und noch ein. Eine Tüte voller Überraschungen. Mit ziemlich bist du aufgeregt, ja. Oder was ist das? Ich freue mich so. Der Schlitz ist jetzt tatsächlich runtergefallen. Nee, der war, ist hier ist einer. Ja, er sitzt zum ersten Mal hier. Oh, Wahnsinn. Pink-rot. Der ist wirklich schön. Richtig geiler Farb. Der ist cool, der ist blau-rot. Dann haben wir einen schwarz-blau gesprenkelten. Noch einen. Wenn du möchtest, dass wir die irgendwie an gewisse Personen verteilen, schreib uns in den Chat. Egal. Und ja. Get out. Get out. Vielen Dank nochmal. Großartig. Wie geil ist das bitte? Dann haben wir noch Post bekommen. Sprech ins Mikro. Ich spreche laut genug, dass man das auch so hört. Wow. Richtig, Sven? Ja. Was soll man sagen? Wir haben ein Pressepaket bekommen von Pegasus Spiele. Für die wir ja auch heute streamen im Rahmen des Gratis-Rollenspielentages. Erstmal herzlich willkommen für die Zuschauer, die uns noch nicht kennen. Es wird lustig. Und da schon jede Menge Leute. False Advertising. Das hast du behauptet, ja. Kommt immer auf die Perspektive an. Irgendwie im Detail besprochen haben, ich dachte, hey, ich gucke mir das Ding einfach zum ersten Mal an. Dieses Paket bekommt ihr auch, wenn ihr zu einem Event des Gratis-Rollenspieltages geht, die in gesamt Deutschland verteilt sind. Ich kann euch nur raten, liked Gratis-Rollenspieltag auf Facebook oder Instagram, da werdet ihr alle Infos dazu bekommen, wenn ihr das nicht schon habt. Ich schau mir das mal an, das ist ein großartiger Mitgliedsausweis für Seda Krupp. Ich glaube. Wäre letzte Woche cool gewesen, als wir Shadowrun gemacht haben. Dann hättet ihr nicht durch das fucking Lüftungsgitter müssen. Ja. Echt? Ja, es ist ein roter Ausweis. Ja. Ja. Ist rot. Dann hättet ihr nicht klettern müssen. Ein Cthulhu-Lesezeichen. Sehr stilvoll. Kannst du gleich mal in dieses Grundregelwerk reinschieben? Ja. Ich glaube, es gab schon mal so ein Unboxing. Ich weiß nicht, ob Nerdster das gemacht hat. Nee. Es gab eins von. Orkenspalter, aber da wurde das genau analysiert und ich zeige euch es einfach nur. Wir haben überlegt, ob wir das essen. Ja. Um mal was anderes zu machen. Aber wir haben überlegt, ist ein bisschen zu schade und schmeckt wahrscheinlich auch zu gut. Das hier ist der PNP News, ist auch ein sehr lustiges Portal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was Events in Deutschland angeht. Dann haben wir hier Werkzeuge, systemunabhängige Werkzeuge vom Gratis-Rollenspieltag. Hier sind Charakterbeschreibung drin. Von, für NSCs aus Fantasy, Mystery, Horror, für alles. Und Science Fiction. Also fast alle Bereiche abgedeckt. Man kann daraus auch Gruppen erschaffen und so weiter und so fort. Das ist szenenunabhängig, hier stehen einfach immer nur so Anhaltspunkte. Und ob sie männlich, weiblich oder divers sind. Ein Werbezettel für die NordCon 2020. Die ist bald. Vom 12. bis zum 14. Juni 2020. Falls wir euch gerade verlieren, schreibt es in den Chat. Ein Werbeflyer für Zauberhafte Küche, ein Fantasy, ein Herr der Ringe Kochbuch. Okay, das ist ziemlich... Nee, ein Fantasy Kochbuch. Und hier ist ein Radagast Salat. Ist das Kaninchensalat oder ist das für Kaninchen? Ist nicht aus Kaninchen, schade. Für einen warmen Salat mit Pilzen, inspiriert von Radagast. Der in dem Schloss da, ne? In dem verfallenen. Das ist der braune Boy, der Buddy von, von Gandalf. Der Bio-Gandalf. Ein Werbeflyer von Pegasus mit einem Koala-Abenteuerbogen. Koala kenne ich nicht. Ja, Koala. Private Eye. Ein Detektivrollenspiel im viktorianischen England. Ein Kurzregelwerk. Okay, das finde ich auch ziemlich cool. Ziemlich cool. Ah ne, das ist ein Kurzabenteuer. Oh, ein Kurzabenteuer, ein Rätsel. Pegasus hat was für uns. So, jump, jump, du verlierst mich. Ja. Dann haben wir hier Dungeon Fog, ein ziemlich cooles Kartentool, am Computer Karten zu erstellen. Cthulhu, klar, es gibt DSA, die schwarze Katze, dann wird es auch Cthulhu geben. Mit Katzenrassen und Kletter und Fertigkeiten, die Katzen haben, falls ihr als... falls ihr euch während eines PNP-Abends selbst den Arsch ablecken wollt, könnt ihr Cthulhu spielen und erleben, was dann passiert. Dann haben wir die Schnellstarter-Regeln von Shadowrun. Oh, zeig mal. Ja. Ja, es ist unglaublich alles. Hier, schau mal lieber rein. Auch etwas. Aces in Space, das ist tatsächlich ein Regelwerk, was ich gerne mal, das basiert auf Fate, das ist ein Setting für Fate, was ich gerne mal ausprobieren würde, weil es erstmal das Artwork sehr cool ist. Und ich so dieses Raumjäger-Piloten-Genre ganz gerne mag. Eine Anfängerfibel für Spielleiter. Kommt zu spät. Dann haben wir hier... Lass den Spielabend schnell beginnen, steht hier. Machen wir. Ein Pen-and-Paper-Kompendium. Ein Abenteuer für 1880. Das Steampunk-Rollenspiel. Dann haben wir noch... was ist das? Undo, macht es ungeschehen, ein Kartenspiel von Pegasus Spiele. Lemna, ein Orkenspalter-TV-Rollenspiel von Meher Schritter. Dann haben wir noch Wildcard, Born to Race, eine Story für New Hong Kong Adventures. Das werden wir wahrscheinlich bald mal testen. Dann haben wir hier ein Schnellstarter-Regelwerk für City of Mist, auch ein Detektivrollenspiel in einer Stadt gewöhnlicher Menschen und legendärer Kräfte. Auch finde ich auch sehr interessant. Klingt nach Pulp und Mystery. Fallen World Charakterbögen für das Regelwerk Fallen World. Ja, ziemlich cool. Kann man sich alles kopieren, kann man auch draufmalen. Okay. Vielen Dank. Falls ihr auch am Gratis-Rollenspieltag das spielen wollt. Trudan Chronicles von Trollen entführt. Ein Abenteuer im Fantasy-Setting. Dieses Fallen World Startabenteuer. Da waren wir gerade. Fallen World, ein Regelwerk. Talisman, ein komplettes, ziemlich relativ umfangreiches Regelwerk dafür, dass es gratis weggegeben wird. Schönes Artwork drin, von Games Workshop und Pegasus zusammen rausgegeben. Wer soll sich cool. Da überall durcharbeiten? Das ist echt krass. RuneQuest. Ich mach alles und ich mach RuneQuest. Auch ein komplettes Regelwerk. Auch schön. Also, bis auf, dass es keine Hardcover sind, sind das eigentlich fast vollständige. Geil. Janazaras Kartentasche. Fantasy-Karten. Ich verstehe. Das sind Fantasy-Karten für auch. Das sind E-Books. Fantasy-Karten, die man sich als E-Books runterladen kann. Schön gestaltet. Gleich zweimal. Zwei verschiedene Karten für jeweils Städte an Gewässern. Ja. Das war's auch schon. Vielen Dank für eure Geduld. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Krass viel Kram, Alter. Krass viel Kram. Also, ich meine, ich habe jetzt gratis gefühlte 3 Stunden gebraucht, um mich da durchzuarbeiten. Das waren 3 Stunden. Also, hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Vorbereitung für das Abenteuer in jetzt verschoben. Das ganze Wochenende lang. Der Zelda-Krupp-Ausweis. Stimmt. Ja, cooles Gimmick. Es gibt ein neues Abenteuer von Shadowrun, wer letzte Woche nicht eingeschaltet hat, namens Dark Nirvana, wo dieser Ausweis eine gewisse Rolle spielt. Er wäre im Packet gewesen. Tja, hätte man das gewusst. Im Explorer. Ich musste arbeiten, sonst wäre ich da gewesen. So, zurück zu dem, warum wir eigentlich hier sind. Zu einer Runde Cthulhu. Wir haben ja eigentlich angedroht, dass Julian das macht, aber wie das Leben manchmal so spielt und man wenig Zeit findet, habe ich gesagt, ich möchte das gerne machen und ich habe ein paar Ideen gehabt für alle Cthulhu-Neulinge. Es könnte für die Zartbeseiteten vielleicht etwas wild zu hart sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe heute Mittag nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, wir machen jetzt Cthulhu. Nein, also, für die es zu viel wird, die können gerne abschalten. Falls es euch zu viel wird, dürft ihr auch gerne Stopp sagen. Könnt auch einfach das Video muten und uns einfach genau beim Gestikulieren zugucken und euch euren Teil denken und das quasi für euch in PG-13 übersetzen. Ja, wir spielen Cthulhu, und zwar in Cthulhu-Pulp-Manier, in der jetzigen Heute-Zeit, so sagt man das. In der heutigen Zeit? In der Jetzt-Zeit? Ja. 2020? In der Postmoderne. Ja, habe ich noch irgendwas zu sagen, bevor ich loslege? Möchtet ihr noch mal kurz was sagen? Das kann man ja kurz einwerfen. Wir sind ja heute für Pegasus hier mit Cthulhu. Ab nächste Woche gehen wir mit unserem Regelprogramm weiter. Dann gibt es wieder Every Fucking Sunday Good Old D&D mit yours truly, The Letzte Legion, back in Jotunheim. Gegen einen Silberdrachen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das kann man ja schon mal anteasern. Wer so sehen möchte, wie ein paar Rabauken sich mit einer legendären Kreatur anlegen, während sie alle fliegen. Next Sunday. Bis dahin, ich habe mal ausgerechnet jetzt gerade, wenn ihr alle Folgen von unserer Kampagne bisher, die wir haben, guckt, ohne Unterbrechung. Fangt jetzt an. Fangt am besten schon vorgestern an, weil ihr braucht genau 11,15 Tage dafür. Ohne Unterbrechung. Krass. Um das nicht länger werden zu lassen, werden wir jetzt anfangen. Falls ihr Amazon Prime-Kunden seid. Nein, könnt ihr uns abonnieren. Nein. Das ist für euch gratis. Ganz nennt sich Twitch Prime. Wir bekommen etwas Geld dafür und können diesen Stream noch besser und schöner machen, als er sowieso schon ist. Und uns endlich plastische Chirurgie leisten. Und ein Tutorial. Ihr bezahlt nichts dafür, müsst es jeden Monat erneuern. Also, falls ihr Bock habt, abonniert uns, ring that bell, click subscribe, follow my Twitter Button. Feed. I don't know. How do I make unboxings exciting? So, wir haben jetzt 13 Minuten dieses Streams daran verschwendet, Mist zu sammeln. Machen wir das doch einfach weiter. Denn wir spielen Cthulhu. Ihr seid eine Gruppe von Freunden, lose oder auch schon länger miteinander verwandert. Und ihr habt es euch auf die Fahne geschrieben, mal wieder einen Urlaub zusammen zu machen. So, das hat man in der Jugend irgendwie easy hinbekommen, mal über ein Wochenende nach Dänemark zu fahren oder so. Und nachdem euch das harte Arbeitsleben und Frauen, Familie, Freunde eingenommen haben, habt ihr es nach langer Zeit mal wieder geschafft, euch zu einem Urlaub zusammenzutreffen. Ihr habt euch ein richtig schickes Motorhome gemietet und seid nun auf dem Weg durch Kanada. Der Urlaub läuft seit 3 Wochen. Man hat sich in diesem, das könnt ihr auch googeln, Fraser Way Sea Extra Large Motorhome eingelebt. Neuer Sponsor. Eure Rollen habt ihr klar verteilt. Man hat sich irgendwie diskussionslos darauf geeinigt, wer welche Aufgaben übernimmt und wer das Motorhome fährt, wer das Essen kocht, wer für die Unterhaltung zuständig ist und wer sich um den Abwasch kümmert und so. Und nach einiger Zeit im Süden von British Columbia, 2 wilden Nächten im Fairmont Chateau am Lake Louise, das euer Freund Jim Türgens gesponsert hat, der ebenfalls mit euch mitfährt. Seid ihr nach einer Reise durch die Nationalparks der mittleren Rocky Mountains nun in Richtung Westen, Nordwesten aufgebrochen und haltet auf das Spazizi-Plateau zu. Dort gibt es einen Gebirgszug, der sich die Bait Range nennt. Ein, ja, Gebirgszug, der sich entlang des nördlichen Tekla Lakes entlang zieht. Das Motorhome ist beladen mit allem Notwendigen und ihr habt euch dazu entschlossen, nach Tagen der Fahrt wieder mal einen Stop einzulegen und habt vor, an einem niedrig gelegenen Gipfel in der Bait Range diesen zu erklimmen. Und habt euch dazu über Google Maps einen kleinen See rausgesucht, einen kleinen, wie es auf Google Maps angezeigt wird, gletscherblauen See in der Mitte des Nirgendwos, so ein bisschen am Norden dieser Gebirgsausläufer. Und seid dorthin unterwegs. Ihr seid den malerischen Tekla Lake entlang gefahren, komplett von Süden nach Norden, der umringt ist von kanadischen Tannen. Ihr seht über dem See entfernt die schneebedeckten Gipfel, die ruhig in der Morgensonne liegen. Ihr habt früh am Tag an einem kleinen Dörfchen am See gefrühstückt und seid relativ rasch aufgebrochen, um weiterzufahren, weil ihr nicht allzu spät am Tag diesen Gletschersee erreichen wollt. Das Dörflein habt ihr schon einige Weile hinter euch gelassen. Die Tannen rauschen an dem Motorhome vorbei. Die wenig befahrene Straße wiegt den Wagen, der relativ sanft gefedert ist, immer auf und ab. Und ihr cruist einfach durch diesen schönen Tag daher. Der See glitzert durch die Bäume. Beschreibt euch einmal, wer ihr seid, wie ihr ausseht, was ihr gerade im Motorhome tut. Hallo, mein Name ist Tommy Momona. Ich bin 28 Jahre alt, ich bin der Koch dieser lustigen Truppe. Mein Leben war, wie soll ich es beschreiben? Ich bin eigentlich Kranfahrer, aber ja, wie das so ist, so, hey, hast du Bock drauf, das zu machen? Machst du es? Hast du Bock drauf, das zu machen? Ich habe in Vancouver versucht, einen Foodtruck an Land zu bringen, aber hat nicht so richtig geklappt. Dann habe ich die Jungs getroffen. Hey, Deutsche, stinkt nach Geld und haben mich angeheuert. Was soll ich sagen? Außerdem sind die witzig und können saufen wie Schwein. Ja, ich bin ursprünglich aus Hawaii und bin dementsprechend ziemlich groß und, wie nennt man das? Indigen. Das heißt, ich habe samoanische Wurzeln. Wie geht's? Was mit euch? Los geht's. Ich bin Chad. Meine Eltern haben mich Chadwick genannt, meine Freunde nennen mich Chad und die Leute, die wissen, womit ich deal, nennen mich Chad Weed. Ich bin 26 Jahre alt und bin notgedrungener Informatiker geworden, weil das konnte ich anscheinend ganz gut. Mache jetzt so Systemadministration in einer großen Firma in Chicago. Und habe mich da ganz gut arrangiert. Die Leute wissen, dass ich gut arbeite, aber die wissen auch, dass ich nicht so viel Bock auf die Leute habe, weil ich halt code und rauche. Das ist das, was ich mache. Und aber ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ja hier den samoanischen Koch und meinen Cousin aus Deutschland noch dabei. Ja, ich bin Tobias Ascher. Ich komme aus Hamburg. Ich bin der Cousin von dem Chat. Meine Eltern sind damals ausgewandert nach Deutschland. Ich bin 35 Jahre alt. Wir haben schon immer einen sehr guten Draht zueinander gehabt und früher auch immer viel Karten zusammen gespielt. Und ja, ich komme eigentlich immer mit, wenn Chad irgendwohin eine Tour plant. Und das ist immer eine ganz gute Entschuldigung, mal aus meinem tristen Alltag abzuhauen. Und dann bin ich mal rübergeflogen und macht schon Spaß. Ist eine gute Sache. Mit euch im Wagen sitzt euer guter Freund Jim Türgens. da dieses Abenteuer auf 4 Leute ausgelegt war und ich heute Morgen noch leider eine Absage bekommen hat, übernehme ich ihn jetzt. Jim Türkens ist ein Musiker aus Hamburg, versucht schon ein paar Jahre, mit mal mehr, mal weniger Erfolg, aber es lässt sich gut davon leben. Jim Türkens hat vor kurzem einen kleinen Plattendeal mit seiner Band an Land gezogen und davon hat er natürlich zwei Nächte im Hotel am Lake Louise springen lassen. Und Jim ist irgendwie die gute Seele in eurem Motorhome. Hat immer gute Laune, hat immer irgendwie ein Lied auf Lager, hat seine Klampfer dabei und sitzt auch jetzt gerade im Back des Motorhomes. Ihr habt die Musik runtergedreht und klimpert ein bisschen auf seiner Gitarre vor sich her. Ihr fahrt weiter durch diesen kleinen Wald. Ihr haltet gerade auf eine Kreuzung zu und lest auf einem Schild Buckley House mit einem Pfeil, der nach links führt, einem Pfeil nach rechts zu einer nummerierten Bundesstraße, wie ihr sie hier zuhauf seht, der jedoch mit einem X markiert ist. Geradeaus stehen Bait Peak und Driftwood Range angeschrieben. Und durch die Tannen könnt ihr zu linker Hand eine kleine Siedlung ausmachen, die sich so ein bisschen an das Nordende dieses kilometerlangen Sees anschmiegt. Und ihr fahrt an über diese Kreuzung vorbei. Wer fährt das Auto? Du. Ich fahre das Auto. Ja. Du hörst so ein bisschen den Sounds von Jim zu und ja, es ist eigentlich relativ easy, dieses gewaltige Auto zu fahren. Es wiegt einfach durch die Gegend. Als du mit einem Blick zu deiner linken Seite im Wald ausmachen kannst, wie sich eine kleine, nackte Figur bewegt. Blässliche Haut, fast schon weiß. Du siehst eigentlich nur irgendwie so den Oberkörperkopf, der sich durchs Unterholz rasch bewegt. Faltige Haut. Du siehst spitze Ohren, die viel zu lang aus dem Kopf hervorragen. Du siehst eine krumme Nase, die ebenfalls viel zu lang aus dem Gesicht hervorragt. Das Wesen erinnert so ein bisschen an die Banker aus der Gringotts Bank von Harry Potter. Du folgst diesem Wesen mit deinem Blick ein paar Meter, als es das Auto sieht, den Blick auf dich wirft. Du siehst die nachtschwarzen Augenhöhlen, die dir einfach folgen, deinen Blick scheinbar getroffen haben. Als plötzlich aus dem Unterholz von rechts eine Figur auf die Straße springt und BAM! Du hörst nur, wie es klatscht. Du merkst, wie das Auto einmal was drüber rattert und ich krieg von dir eine Probe auf Autofahren, bitte. Jelly, Chatwing, Chatmeister. Oh shit. Sag mal, Chat, was war denn das? Moment. Oder? Wie mach ich Glück? Hast du deine Glückpunkte eingetragen? Ja. Gut, du kannst so viele Glückspunkte ausgeben, wie du möchtest. Allerdings streichst du dann diese ab und die sind für den Spieldurchgang weg. Okay, warte. Dann habe ich es genau geschafft. Okay. Ja. Du fährst. Dein Blick auf diese Gestalt im Wald, als du einfach rechts aus dem Augenwinkel etwas auf die Straße springen siehst. Trittst in die Bremsen. Ihr müsst euch festhalten, als das Motorhome einfach wild über die Straße schlingert, sich einmal umdreht und ihr so ein bisschen in der Ditch am Straßenrand stehen bleibt. Wow, Alter! Ey, Alter, was geht? Was geht? Ist uns irgendwas. War das ein Reh? Ey, yo! Ich gucke aus dem Fenster, dann sehe ich so einen nackten. Weiß ich nicht. Die, bei Harry Potter diese Bankgoblins da. Okay. So, und plötzlich, vielleicht war es das gleiche von der Seite. Er springt einfach vor das Auto. Warte, ich geh mal gucken. Hat er eine Zigarette im Mund? Er? Ja. Gerade nicht. Hat er nicht? Hat er? Ja, weil ich gerade weggepustet. Chat. Sag nicht, du hast schon wieder geraucht. Alter, hast du geraucht, Mann? Jim kommt nach vorne. Nein. Mit seiner Gitarre, die einmal am Hals durchgebrochen ist, und sagt: oh Mann, Alter, Scheiße. Was war das, Mann? Ich kann das heile machen. Mann, du weißt, dass ich nicht angeschnallt bin da hinten. Was zur Hölle war das? Ja, das ist ja jetzt seine Schuld. Oh Gott, ey, das Reh ist bestimmt richtig gematscht. Ey, ich guck mir das mal an, okay? Shit. So, wir entspannen uns jetzt mal bitte wieder alle. Nee, warte. Ich gehe raus und. Ja, du gehst, steigst aus, du läufst ein paar Meter diese Bremsspur entlang, die sich in Schlieren über den Asphalt zieht, und kommst nach 50, fast 100 Meter. Boah, okay. Siehst du etwas im Straßengraben liegen, so eine fast neongelbe Jacke, so eine Daunenjacke, Jeans, blondes Mädchen. Oh fuck! Oh Jungs! Hey, ruft Erste Hilfe! Wir haben Menschen überfahren! Ich kann Erste Hilfe. Ich gehe auch hin, ich kann auch Erste Hilfe. Ich guck mir das Mädel mal an. Ich gehe da auch mal hin, aber ganz entspannt. Okay, gib mir mal einen Wurf auf. Warte mal kurz, ich muss da mal in die Fertigkeiten gucken. Medizin? Gibt's Medizin? Doch, Medizin ja, gibt's, Medizin, ja, aber Erste Hilfe gibt's auch. Ja, aber willst du Erste Hilfe leisten? Ja. Okay. dann gib mir einen Wurf auf Erste Hilfe. Jo, das sind 21 drunter. Nice. Okay. Du gehst hin, drehst sie ein bisschen auf die Seite. Du möchtest gar nicht viel zu viel anfassen, ganz weil ganz ruhig. Sie ist nicht bei nicht bei Bewusstsein. Du siehst aber, dass sie atmet. Schürfwunden am Gesicht, scheint wohl ein paar Meter mitgeschleift worden zu sein. Du siehst, dass scheinbar ein Knochen aus dem Arm hervorragt, der ein offener Bruch ist. Mhm. Und auch sonst überall Schürfwunden und so. Blut fängt an, durch die Hose zu sickern, und du siehst es, sie ist böse verletzt. Fuck. Ey, bring den Erste-Hilfe-Koffer her. Ich komm sofort dazu. Ey, ruf einer die Mounties, die State Trooper. Ich weiß nicht, wie heißen die hier? Alter, du hast einen Menschen überfahren. Das weiß ich nicht. Oh, wer war das sonst? Ja, ich versuche sie irgendwie zu... Ihr hört aus einiger Entfernung ein... näher kommen. Und seht schon die Straße runter. Einen Typen auf dem Quad. Ja. Okay, euch fährt ein Mann auf dem Quad entgegen. Ihr seht, er trägt so eine neon-orangene Jägerjacke, Jägerhose, und hat eine Flinte auf dem Rücken. Sieht dich winken, wird langsamer, hält das Quad an, schaltet's aus. Taxiert kurz die Situation. Ich hab wahrscheinlich greift Blut in seine Tasche, holt sein Handy raus und hält es euch entgegen. Was ist hier los? Hier war ein Unfall. Wir haben einen Unfall. Hier ist jemand angefahren worden. Wir brauchen irgendwie... Scheiße, wart ihr das? Können Sie zur nächsten Stadt irgendwie fahren und einen Krankenwagen holen? Ey, Alter, hol ein Handy raus! Die ist einfach. Hab ich ein Handy dabei? Verfick nochmal. Ja? Ja, ich ruf, ich weiß nicht, die kanadische 112. Ja, du siehst, dein Handy hat Edge. Wow. Hey! Ja, du wählst die Nummer und der Typ ist ein älterer Herr, so in seinen Ende 60ern, Anfang 70, der das Handy auf euch hält. Alter, warum filmst du mich? Hallo? Das muss festgehalten werden. Bis hier irgendein Krankenwagen ist, ist die schon längst verblutet. Wir müssen einen Rettungshubschrauber holen. Ja, dann wo krieg ich... Hallo? Unten im Buckley House gibt's einen CB-Funk, da können wir den Hubschrauber holen. Dann fahren Sie hin, bitte! Nimmst du das Mädchen? Nehmt ihr das Mädchen? Das Ding fährt noch, oder? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir sie bewegen können in dem Zustand. Ja, das ist jetzt gebrochen, jetzt können wir sie auch mitnehmen. Habt ihr keine Trage dabei? Ich weiß nicht, wir sind mit dem RV unterwegs. Habt ihr eine Leiter? Ja, haben wir eine Leiter? Ich glaube, haben wir nicht dieses Campingbett noch irgendwo hinten in dem... Ja, okay, Alter, dann laufe ich und hol das. Okay. Und kriege ich jemanden dran? Ja, du hast... Ja. Was auch immer man da sagt. Hallo, wir haben ein Rescue Team. Ja, wir haben einen medizinischen Notfall. Wir brauchen einen Rettungshubschrauber auf die. Wo sind wir? Wir sind gerade an der Kreuzung vorbei in Richtung zum I-75 Black Peak. Ja, können Sie mich orten oder sowas? Hier ist ein I-75. Nördlicher. Was habe ich gesagt? Nördlicher Tegla Lake. Buckley House. Sie sieht schwer verletzt aus. Schicken Sie jemanden? Alles klar. Okay, dankeschön. Ist noch dran? Hat aufgelegt. Okay. Also. Ja, genau. Ich nehme sie an den Schultern. Ich werde versuchen, wir sie mal so ganz vorsichtig auf das Campingbett zu legen. Ja. Macht ihr? Ihr hört dumpfes. Ganz ruhig. Als er sie rüber auf das Campingbett legt und in das Motorhome tragt, der Alte sagt euch, ich fahr voraus, fahrt mir einfach hinterher. Und steigt auf seinen Quad und fährt euch voran. Du mit leicht quietschenden Reifen kommst aus diesem Straßengraben heraus und fährst ihm hinterher. Du siehst jetzt, die Frontscheibe hat so einen leichten Sprung und du siehst eine leichte Eindellung vorne an der Motorhaube mit so ein paar Blutresten. Als ihr ein paar hundert Meter die Straße wieder runterfahrt und nach rechts einbiegt. Fahrt über eine über einen Geröllweg, hört das der Reifen darauf, als ihr in dieses kleine Dorf hineinhaltet. Ihr seht, rechts befindet sich ein Haus, links befindet sich ein Haus und ein bisschen weiter vorne am See scheint auch noch was zu sein. Winzig, aber hier scheinen auch noch Leute zu leben. Und er drückt die Hupe durch, als ihr einfahrt. Und ihr zwischen diesen beiden Häusern, rechts und links, zum Halten kommt. Ihr seht, wie aus dem Haus linker Hand eine Frau kommt, die ein Kleinkind auf dem Arm hat. Und rechts kommt kurze Zeit später ein Mann, Mitte 40, mit so einer goldenen, goldumrandeten Brille, Hat so ein bisschen was von diesen Pilotenbrillen mit klaren Gläsern. Und ja, sprintet zu der Frau und sagt, ihr seht ihn einfach nur wild gestikulieren und die sich miteinander unterhalten. Was macht ihr? Ja, raus mit dem Mädchen wieder, ne? Also. Ja. Also, tragen Sie raus erstmal. Oh Mann, was für eine Scheiße. Hey, ist hier ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Ja, und ihr steigt aus und die Frau kommt euch entgegen. Ihr seht, es ist ein Säugling, den sie auf dem Arm trägt. Und sie sagt, Pharrell hat mir erzählt, was passiert ist. Bringt sie schnell rein, legt sie, bringt sie ins Wohnzimmer. Ich habe ein paar Kenntnisse, ich kann mich darum kümmern. Nur guck, dass sie stabil bleibt. Ja. Oh Mann, scheiße, Alter. Ey, dein scheiß Cousin hat angefahren, Mann. Warum lassen wir den fahren, wenn der Typ kifft? Erzähl irgendwas von Harry Potter. Alter. Ich weiß, dass er einige Verfehlungen hat, aber... Er hat einen... Guck! So was Schlimmes hat er vorher. Müssen gucken, dass sie überlebt. Das ist alles, was jetzt zählt. Okay. Ihr bringt sie aus dem Motorhome heraus, tragt sie rüber. Ihr steht vor dem Haus der Frau. Große Veranda mit so ein paar Sitzgelegenheiten draußen. Sie hält euch die Tür auf, das Fliegengitter. Hier, bringt sie rein. Das Wohnzimmer ist gleich hier. Am besten lasst ihr sie auf der Trage, dann passiert ihr nichts. Und ihr folgt hinein. Jim ist völlig aufgelöst. Setzt sich draußen hin. Chad, ich rauche ja normalerweise nicht, aber hast du vielleicht eine Zigarette für mich? Mit oder ohne Jazz? Ohne, Mann. Und du solltest echt gucken, dass du die Scheiße wegschmeißt, bevor die Bullen hier auftauchen. Also... Die ist einfach aus diesem Wald gekommen. Also selbst... Ja, ich habe in dem Moment vielleicht nicht gerade nach vorne geguckt, weil mich etwas angeguckt hat. Aber selbst wenn ich nach vorne geguckt hätte, hätte ich da überhaupt keine Chance gehabt. Alter, du warst auf... Ja, aber ist jetzt auch zu spät, ne? Er hat recht, er ist ganz geradeaus und regulär auf der Straße gefahren. Ich bin nicht gerast, ich habe nicht aus Witz nach links und rechts gezogen, ich bin ganz normal gefahren. Alter, du hast erzählt, du hast einen Gnom aus Harry Potter gesehen, Mann. Ey. Also ich... Das war dein erster Satz, Mann. Alter, schmeiß das Weed weg. Ich halt die Fresse, aber das geht doch nicht. Du hast aber nicht heute Morgen noch irgendwie was anderes gegessen. Na, bist du drauf? Bist du gerade drauf? Nein. Das ist nur Weed. Zeig mal deine Augen. So, wer geht mit rein? Ja, ich geh rein. Tobi, du weißt, also müssen dass ja, zwei müssen machen. Rein, weil ihr habt sie reingetragen. Ja, wir sind drin. Nicht mehr. Wir sind eh drin. Okay. Ja, ihr kommt in ihr Wohnzimmer, hat diesen amerikanischen Touch, großer Flatscreen-TV an der einen Wand, großes Ledersofa auf der anderen Seite. Eine Tür führt scheinbar in ein Büro. Ihr seht ein paar Aktenschränke hinter der halboffenen Tür. Setzt sie ab und sie nimmt das Kleinkind und packt es in die Wiege, die in der Nähe des Fernsehs steht und sagt, ich hole euch, Moment. Geht ins Büro, kommt kurze Zeit später wieder raus, geht in die Küche, kommt zurück, drückt euch eine Schere in die Hand. schneidet ihr die Klamotten auf. Wir müssen gucken, welche Verletzungen sie hat. Okay. Ich müsste noch irgendwo ein bisschen Schmerzmittel rumliegen haben. Wenn sie wach wird und dieser Knochen sieht nicht gut aus, dann wird sie höllische Schmerzen haben. Und ihr seht sie den Gang runterlaufen und im Bad verschwinden. Kurze Zeit später. Ich weiß, wie man das macht. Okay. In der Theorie zumindest. Und dann fange ich an, so ganz vorsichtig an den Stellen, wo die Klamotten nicht so sehr nach Blut triefen, das da aufzuschneiden. Okay. Und langsam alles abzulösen. Kommt kurze Zeit später wieder. Hat eine Spritze in so einem Fläschchen und schmeißt euch ein paar Mullbinden hin und Kompressionsverbände und sagt, ihr kümmert euch um die nicht so starken Wunden und den Bruch fassen wir am besten gar nicht an. Okay. Und setzt die Spritze an und schiebt sie ihr in den Oberschenkel, drückt durch. Und ja, das Mädchen ist inzwischen in so einen Kaltschweiß ausgebrochen, scheint aber ruhig und stabil zu sein. Und nachdem ihr sie so ein bisschen versorgt habt, sagt sie, können wir nur noch auf den Helikopter warten. Du warst draußen? Oder also, wo ja, warst du? Also ich habe bei dem, ich habe dann draußen erstmal mit dem Typen eine Zigarette gegeben und dann erstmal draußen aufgeholt. Du hast noch mitbekommen, wie der Typ, der rechts aus dem Haus kam, die Situation kurz gemustert hat und dann ab ist mit den Worten, er ruft jetzt den Helikopter übers CB. Und Pharrell, der Jäger in der orangenen Kluft, hat sich aufs Quad geschwungen und ist die Straße weiter runter. Und meinte, er kümmert sich um den Landeplatz. Und ihr habt das Mädchen versorgt und die Frau sagt, wir können jetzt nur auf den Helikopter warten. Lassen wir ihr ihre Ruhe. Und ihr seid sicherlich unter Schock. Kann ich euch was zu trinken anbieten? Nein. Sie haben nicht zufällig ein Weißbier oder irgendetwas in der Limonade kann ich dir anbieten. Das ist auch okay. Okay. Und ihr geht nach draußen auf die Veranda. Jim sitzt einfach stoisch, ein bisschen apathisch blickend da. Scheiße, Mann. Scheiße. Das war's wohl mit unserem Urlaub. Ja. Ja. Allerdings. Kurze Zeit später kommt die Frau raus mit so einem kleinen Tablett, auf dem eine Glaskaraffe steht und ein paar Gläser. Stellt das hin. Hier, bedient euch, Jungs. Schenke ich einmal. Nee. Und aus dem Haus gegenüber kommt wieder der Typ mit dieser goldenen Brille. Ganz schöne Scheiße, die ihr da veranstaltet habt, Jungs. Ey, wem sagen Sie das, Mann? Fuck. Wir müssen nur gucken, dass sie durchkommen. Scheiße, Mann! Ja, ach was! Er stellt sich vor. Dennis, mein Name. Tut mir leid, aber ich muss das machen. Die haben das übers CB gesagt. Ich müsste einmal von jedem von euch ein Foto machen und eure Personalien aufnehmen. Okay. Die nächsten Mounties sind ein ganzes Stück weit entfernt und wir wollen ja nicht, dass ihr abhaut und euch eurer Verantwortung entzieht. Sehen wir so aus, als würden wir gerade abhauen wollen? Du siehst mir nicht wie der Verantwortungsvollste aus. Oh, wow. Ich habe eine Frau angefahren, die aus dem Wald gelaufen kam. Also. Warum kam die überhaupt aus dem Wald gelaufen? Allein. Stell dich mal hier hin. Was soll's? Vielleicht war sie joggen und hatte Ohrstöpsel drin oder sowas. Und er macht einmal von jedem von euch ein Foto. Bittet einmal um den Ausweis. Kann ich ein Foto von dem Ausweis machen? Ich schreibe mir das nur kurz auf. Kannst ihn gleich wieder haben. Okay, hier. Und nachdem er eure Fotos gemacht hat, geht er in Richtung des Hauses zurück. Und Jim sagt, ey, sorry Lady, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich mal ihre Toilette? Oh ja, einfach den Gang runter. Dann kommst du ins Bad. Geht rein. Und kurze Zeit später kommt der Typ wieder aus dem Haus. Reicht euch eure Ausweise. Gut, Pharrell hat gerade angefunkt. Bräuchte ein bisschen Hilfe beim Landeplatz säubern. Ich gehe nicht davon aus, dass einer von euch mit dem Bulldozer umzugehen weiß. Doch, ich. Ich kann das Ding fahren. Ich schmeiß dir ein paar Schlüssel zu. Wo ist er? Die Straße runter. Und wo muss ich hin? Einfach am Wald entlang der kleinen Straße folgen und dann kommst du dahin. Okay, Mann. Okay. Eine Map für alle. Alle Zuschauer zu Hause, ihr könnt einmal gerne googeln North Tekla Lake 10. Dann habt ihr diese Map ebenfalls. So. Die eingekreisten Gebäude sind die Häuser. Hier vorne steht die Planierraupe in einem kleinen Kringelchen. Hier muss ich? Genau, und das ist der Landing Space. North Tekla Lakes. Okay, Mann, ja. Will einer von euch mitkommen? Nee, ich glaube. Bleib hier. Ich bleib hier auch. Okay. Und ihr hört, wie das Kleinkind anfängt zu schreien und quengelig wird. Du gehst die Straße runter, kommst nach einiger Zeit an so einen kleinen Bulldozer. Hat so ein bisschen was von so einem. Kennst du diese kleinen weißen, ganz kleinen Hyundai-Dinger? Ja. Die sich selber so hinten auf die Ladefläche stellen. Genau. Okay. Hat so eine kleine Schaufel vorne und fährst dieses kleine Waldsträßchen entlang. Als die Frau sich entschuldigt, die sich übrigens als Lisa vorgestellt hat. Und ins Haus geht, um das Baby zu säugen. Das hat Hunger. Ihr kommt klar, Jungs? Ja. Es ist nicht einfach. Es wird sich schon wieder alles richten. Keine Sorge. Du tuckerst in deinem kleinen Bulldozer, kommst in der Geschwindigkeit nach so 3, 4, 5 Minuten auf den Landeplatz. Du siehst eine große Sandbank, mhm, einfach, auf der einige größere Baumstämme liegen und Äste. Siehst aber keine Spur von Pharrell. Aus. Yo, Pharrell! Yo! Yo! Scheiße, Mann. Okay. Und dann fange ich an, irgendwie erstmal so die gröbsten Baumstämme so wegzuschieben mit dem Teil, mhm, und es irgendwie versuchen, einen Plan zu machen einigermaßen. Okay. Geben wir mal einen Wurf auf Heavy Machinery. Heavy Machinery! Das ist 7 drunter. Ja, nice. Nimmst dir die Baumstämme so in die Schaufel und schiebst sie nach vorne, dass du fängst an, so einen kleinen Kreis zu bilden aus den großen Baumstämmen und den Rest schiebst du an die Seite. Mhm. Und hast jetzt so einen, ja, Makeshift Hubschrauberlandeplatz. Ihr... Gib du den Job mal. Ihr sitzt draußen vor der Veranda. Dennis gerne. Hat sich... Ja, erzähl mal. Inzwischen auch verabschiedet und ist zurück rüber ins Haus. Ja. Wenn Tante Liana davon erfährt, dann bist du endgültig aus dem Testament gestrichen. Ja, sie erfährt ja nichts davon. Oder ich, Tobi? Ich glaube, diesmal ist es anders. Wenn die Cops hier ankommen, dich so sehen und einen Drogentest machen, dann ist das nicht einfach ein Unfall, Chad. Dann ist das fahrlässige Tötung. Naja, ich bin 26, da muss ich halt damit leben. Vielleicht kann ich es dir auch selber sagen. Aber irgendwas ist merkwürdig. Das sage ich nicht wegen dem Weed. Das sagst du, weil du mal Call of Cthulhu gespielt hast. Exakt, <Exactly. lacht> als ich high war. Nein, aber ich meine, die Straße ist ja breit genug. Und wir waren die Einzigen. Und unser Auto ist so groß wie ein Haus. Das kannst du nicht übersehen. Geschweige denn überhören. Ist es ein E? Ist der Hybrid? Nee. Das ist ein fucking Dieselauto. Ja, volles Rohr. Mit so einem Extrazylinder, der einfach nur Diesel verbrennt. Zum Spaß. Das ist der Spaßzylinder. Nein, aber. Nur für den Sound. Ich meine, so, wenn man drauf ist, dann sagt man viele Dinge und man denkt auch viele Dinge. Aber ich habe noch nie Dinge gesehen, die nicht da waren, als ich geraucht habe. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ich habe die angefangen. Das ist auch nicht gut. Das sage ich nicht. Ganz im Gegenteil. Aber... Es ist schon merkwürdig. Vor allem, weil da ein... Graben zwischen der Straße und den Bäumen war. Und ich saß neben dir. Du bist nicht von der Straße abgekommen. Aber das ändert nichts daran, dass es passiert ist. Und man wird dir auf jeden Fall einen Strick daraus drehen, dass du sie hättest sehen müssen oder hättest bremsen können. Naja, in den Staaten vielleicht. Ich habe gehört, dass die Kanadier alle ein bisschen freundlicher sind. Mit Freundlichkeit wird dir da nicht weiterhelfen. Ich kenne mich mit dem kanadischen Rechtssystem nicht aus. Aber das ist übel. Wo bleibt dieser fucking Hubschrauber, Mann? Bist du noch unten am Dings? Ja, aber ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, so ein Ding klar zu machen. Wahrscheinlich schon, oder? Ich würde sagen, 20, 25 Minuten hat dich das gekostet. Ja, wo bleibt der fucking Hubschrauber? Bisher noch nichts aufgetaucht. Ich würde gerne mal reingehen zu ihr, zu dem Mädel. Mich einfach mal daneben setzen. Ist die gerade so im Dämmerschlaf oder... Du gehst rein? Ja. Machst die Tür auf. Rechter Hand ist direkt das Wohnzimmer mit so einem großen Durchgang und du siehst, die Liege ist leer. Tobi? Ja, was ist? Und dann komm mal her, ganz leise. Ich gehe rein. Ja. Sie hätte... Sie konnte unmöglich laufen. Und Mütterchen konnte sie unmöglich alleine tragen. Warum sollte sie? Gibt es irgendwelche Blutspuren auf dem Boden? Gib mir einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Entdecken. 4. Siehst keine Blutspuren auf dem Teppich. Das Wohnzimmer liegt still, so wie ihr es da vorgefunden habt. Hör ich irgendwas aus dem Haus? Irgendwie das Kind oder... Sie hat ja so leichte Geräusche gemacht. Hört man irgendwas im Haus? Gar nichts. In der Zwischenzeit rufe ich nochmal die Notrufnummer an. Lisa? Hallo? Frau Lisa? Tobi. Nichts. Ich glaube, die Leute hier sind nicht ganz koscher. Auch dieser Typ, der da mit seinem Quad ankam. Was hat er zuerst gemacht? Gefilmt, aber... Ja. Wenn, das würde ich auch machen, bei so einer Truppe von Touristen... Ja, statt erstmal zu einer offensichtlich tödlich verletzten jungen Dame zu laufen? Oder irgendwas? Manche Menschen sind einfach vorsichtiger als andere. Ich weiß ja, nicht, das sind perverse Gaffer. Perverse Gaffer. Ich glaube, dein Problem ist gerade noch etwas gewachsen, oder unser Problem. Wenn der Jäger zurückkommt und sieht, dass sie alle verschwunden sind, was würdest du denken? Chat, streng deinen Kopf an. Also du kannst mich gerne paranoid oder high nennen oder beides. Aber ich glaube, hier geht ziemlicher Funk ab. Okay. Ich glaube... Vielleicht habe ich auch zu viel gezockt. Aber ich glaube, das ist kein Zufall. Du wählst. Ja. Oh fuck, habe ich empfangen? Nein. Da fuck! Okay, okay. 5 Minuten bleibe ich noch hier. Du siehst, Pharrell immer noch nicht? Nein. Übrigens? Okay. Nein. Du siehst, als du dich so ein bisschen umguckst, das Ufer entlang nach oben, einen kleinen Pier, an dem ein, zwei Kajaks angebunden sind. Und du siehst ein größeres Sportboot, in dem es sich wohl auch schlafen ließe. Also es hat so einen Aufsatz, das weiter draußen auf dem See vor Anker zu liegen scheint. Okay. Keine Person darauf. Sieht so ein bisschen abgedriftet aus. Okay. Ich warte noch 5 Minuten. Und kann man da am Ufer lang gehen? Mhm. Direkt? Weil so wie ich das sehe, ist das ungefähr die gleiche Entfernung von da, wo ich jetzt bin. Nach 5 Minuten gehe ich sozusagen, lass ich den scheiß kleinen Schaufelbagger da stehen erstmal und gehe am Ufer entlang zurück. Okay. Du kommst an einem kleinen Schuppen vorbei in der Nähe des Anlegers, links davon. Mhm. Und siehst, der ist mit einer Kette verschlossen. Mhm. Und einem kleinen Vorhängeschloss. Dann ein weiteres großes Haus, das direkt dahinter liegt. Aber irgendwie keine Leute. Oder suchst du nach was Speziellem? Nee, ich will wieder zurück zum Haus, weil da die anderen sind. Ja. Ich suche noch gar nichts. Ich wollte nicht den gleichen Weg nehmen, weil... Ja. Der Mann mit seiner coolen Brille, der war auch wieder zurück in sein Haus gegangen. Mhm. Dann würde ich jetzt einmal zu ihm rübergehen und an der Tür klopfen. Hat er sich mit dem Namen vorgestellt? Dennis, sorry. Dennis? Scheiße, sorry, Leute. Dennis? Hallo? Nichts. Schaue ich mal durch die Fenster rein, ob ich was erkennen kann. Du siehst einen relativ großen Raum. Es hat so ein bisschen was Loft-ähnliches, nur es ist Dielen ausgelegt. Du siehst ein großes Bärenfell auf dem Boden liegen. Du siehst in einer Ecke einen Sessel stehen mit einer Lampe. In der anderen siehst du einen ausgestopften Grizzly. Aber keine Person darin. Sieht es denn aus wie ein, oder macht dieser Raum den Eindruck, als würde hier jemand halt tatsächlich auch leben? Ja. Okay. Ich würde mich mal in dem Wohnzimmer umgucken. Wie ist das so eingerichtet? Hängen da Bilder? Es hängen Bilder. Hinter dem Fernseher quasi an dieser Wand. Ich gebe dir gleich eine Karte dazu. Mhm. Genau. Das hier. Ich nummeriere das mal einmal kurz. Yep. Bra, bra, bra, bra. Außer du sagst das Tante May nicht. Deal. Ich checke übrigens auf dem Weg noch ab und zu mal meinen Empfang. Mhm. Wir haben das Spiel gerade durchgespielt, als du weg warst. Ja. Wir sind schon fertig jetzt. Sind wir alle tot? Ihr seid alle tot. Wir haben das Rollenspiel durchgespielt. Alle. Man musste nur eine Vorwärtsrolle machen. Das ist so ein Spiel. Aber nicht immer mit der Seitwärtsrolle, weißt du? Bratschlagen auch, ja. Eieiei. Ich habe hier vergessen, was einzuzeichnen. Das ist nur noch mysteriöser. Ja. Ich hab's gleich. Die Musik wird lauter. Ich spann auf. Nein, ein Endkampf steht bevor. Nein, es ist nur, wenn kurz vorher abgespeichert ist. Du bist okay. Noch nicht da. Ich wollte sie nur weiter. Die 1 ist das Wohnzimmer. Du siehst, dass quasi zur Außenwand steht das Sofa und zum Büro hin steht eine kleine Kommode mit Fernseh drauf, daneben das Kinderbett, die Kinderwiege. An der Wand sind verschiedene Fotos von verschiedensten Personen. Alle irgendwie wahrscheinlich Eltern, Freunde. Gehen wir doch mal einen Wurf auf Verborgenes entdecken. Können Sie die mal? Ja, ja. Oh ja! Das ist ein Erfolg. Er ist zwar klein, aber es ist ein Erfolg. Du erkennst, dass keine Fotos von ihr auf an der Wand hängen. Von Lisa? Ja. Du siehst ihren Mann in Hochzeitsattire und schöner Anzug, Blume im Revers. Er ist ein dicker Bär. Ja, er ist schon übergewichtig, könnte man sagen. Aber sieht schick aus. Siehst ihn in den Armen seiner Eltern und kannst ihn immer wieder auf verschiedenen Fotos mit Freunden ausmachen. Sehe ich ein Baby schon auf den Bildern? Ist das schon da? Es gibt ein, zwei Bilder, wo du einen Babybauch siehst. Okay. Quasi so in Szene gesetzt. Den Bauch. Hände drumherum. Ach nein, aber also es gibt Bilder vom Babybauch, aber kein Foto von Lisa. Ja. Dann renne ich raus zum AV. Da sehe ich Tobi wahrscheinlich, ne? Sehe ich den da? Oder muss ich irgendwo rumlaufen? Ich bin jetzt gerade zurück auf dem Weg wieder zum anderen Haus. Siehst du? Dennis ist auch nicht mehr da. Tobi, hör mir zu. Und das ist jetzt wirklich mein fucking Ernst. Lisa hat nichts mit diesem Haus zu tun. Aha. Dann nehme ich ihn mit und zeige ihm die Bilder. Was siehst du? Oder was siehst du nicht? Sie ist vielleicht nicht besonders eitel. Ist sie eine schöne Frau? So wie wir sie jetzt wahrgenommen haben? Nein. Also charakterlich, ja. Ja. Sie ist nett, zuvorkommend und hat irgendwie einen guten Vibe ausgestrahlt. Aber sie ist jetzt kein Model. Nee, sie ist auch ein bisschen fülliger. Ja. Bisschen fettige Haare. Ich habe auch keine Fotos von mir in der Wohnung hängen, also... Ist gerade Saison eigentlich? Aber, also das ist ja eher so ein Gasthaus hier, ne? Oder? Buckleyhaus? Nee. Das ist eine kleine Siedlung. Ach so, okay. Aber keiner da. Ich sehe keinen jedenfalls. Du hast keinen gesehen, ne? Wie spät ist es? Mittag dürfte es sein. Tobi. Stell dir mal vor, du heiratest. Ich weiß, das mag jetzt sehr unwahrscheinlich klingen. Was soll das denn heißen? Weiß nicht, wir haben lange nicht gesprochen. Ich weiß es nicht. Würdest du auf deinem... Ich hatte vorletzte Woche ein Date. Wie heißt der denn? Ich mach nur Spaß. Jetzt aber... Würdest du Fotos von deiner eigenen Hochzeit haben wollen, wo du drauf bist? Ist das ein schöner Moment? Den du eigentlich festhalten willst, für dich. Ja, es... Nein, ja, reicht schon. Lass ja, uns, das alles zusammen wirkt schon sehr skurril, wenn du das so... Jim nehmen und unseren bezahlten Koch. Wobei... Wo ist Jim eigentlich? Wollte der nicht ins Badezimmer? Jim? Und ich lauf rüber zum Badezimmer. Gucken, ob ich Jim finde. Gehst durch den Gang, hörst deine Schritte auf den Dielen. Als du an die Badezimmertür gehst, klopfst und aufmachst, ist niemand drin. Ich würde jetzt ja sagen, komm her, hier ist aber Er ist weg. Okay. Wie du vor dem Badezimmer stehst, geht's zur rechten Hand ins Schlafzimmer. Steht offen. Zur linken Hand geht's in die Küche. Ich würde mal einen Blick in das Schlafzimmer wagen. Okay. Bin ich inzwischen schon wieder angekommen? Ja. Draußen ist keiner? Draußen ist keiner. Du hörst allerdings die Stimmen von ihnen aus dem Haus herausrufen. Jo, Leute, wo ist es? Wo seid ihr alle? Psst, Tommy. Psst. Was ist los? Ich weiß, wir haben nicht auf dem besten Fuß angefangen, ja. Und wahrscheinlich denkst du auch immer noch, dass ich ein super krasser Junkie bin, der heute womöglich ein Menschenleben genommen hat, aber wir haben wichtigere Sorgen. Ja, man tut mir leid, dass ich ganz so ausgeflippt bin, ja, aber... Ja, alles gut, kann ich verstehen. Was ist los? Ja. Wohin alle? Wo ist das Mädchen? Weg. Wie, war es weg? Und Jim ist auch weg. Was? Und die Frau, die hier eben war, ist auch weg. Und Dennis ist auch weg. Alle wieso? Sind die runter... Ey, habt ihr auch keinen Empfang hier? Wo ist der scheiß Hubschrauber, Mann? Hab ich Empfang? Vorne? Nee, ich habe auch keinen Empfang. Ja, weg. Sie wow, warte mal. Einfach weg gewesen. Nicht mehr da. Ich guck mal ganz kurz, wenn das geht. Hm? Wie lang war der Anruf, den Pharrell von meinem Telefon aus gemacht hat? Also beziehungsweise nicht gemacht hat. Nicht lang. Ein paar Sekunden. Fucking Motherfucker, was? Der hat überhaupt keinen... Der Wichser hat keinen Hubschrauber gerufen, Mann. Hey, warte mal. Und ich gehe noch mal kurz raus. Und so CB-Funke, ne? Hier muss es irgendwo eine lange Antenne geben. Warte mal. Lange Antenne irgendwo? Auf dem Haus von ihm. Ha. Ha. Die ist doch fake. Hä? Du hast nicht auf die Straße geguckt. Ich habe an meinem Handy gespielt. Aber sie atmet noch. Hä? Ich verstehe das alles nicht. Haben die irgendwie das Mädchen auf die Straße gelegt, um uns das in die Schuhe zu haben die jetzt Jim entführt? Ich bin... Was? Wieso? Warum sollte jemand Jim entführen? Jim ist auch weg. Alle sind weg. Und das Haus, in dem wir gerade stehen, scheint nicht Lisa zu gehören. Und sie scheint auch nicht Teil dieser Familie zu sein. Du guckst dir das Schlafzimmer an. Ja. Wieso nicht? Und ich zeig dir einmal die Bilder im Wohnzimmer. Ja gut, das ist merkwürdig, aber... Siehst ein Doppelbett, so ein großes Queen-Size-Bett. Man hat ein Kinderbett dazugestellt, Kleiderschrank. Guckst einmal rein, siehst große Kleidung für einen großen Mann und Kleidung für eine relativ schlanke Frau. Mhm. Du siehst auch hier, dass einige Fotos entfernt wurden vom Nachttisch und der Kommode. Du siehst noch Staubabdrücke. Warte mal. Vielleicht ist Lisa gar nicht seine Frau. Vielleicht ist das irgendwie die Gouvernante oder so. Da sind ja Fotos vom Babybauch drauf, ne? Mhm. Sag ich mal so, jetzt so ganz doof gesprochen. Passt der etwas eher zu einer fülligen Frau, dieser Babybauch? Das sieht er dann schon anders aus. Das ist eher eine schlanke Frau, die dann... Mhm. Ja, Alter, vielleicht ist das nicht seine Frau. Vielleicht ist das einfach irgendwie das, die Alte, die aufs Kind aufpasst oder so. Und deswegen ist das Mädchen weg und deswegen ist Jim weg. Ja, das weiß ich nicht. Das ist gruselig. Was noch gruselig ist... Wo wollte Jim denn hin? Auf Klo. Ja, er ist auch reingegangen. Nicht gut. Er wollte... Ich glaube, er musste sich übergeben. Okay. Im Schlafzimmer fehlen Fotos. Also... Ich meine, es fehlen ja anscheinend irgendwie auch sowieso Fotos, aber hier standen definitiv nochmal Fotos. Hier sind Abdrücke. Es gibt keine Hintertür, ne? Dann würde ich mal... Hast du geguckt? Also ich würde einmal so lang laufen und gucken, ob es nach hinten eine Tür gibt. Du gehst in die Küche, du siehst, dort gibt es eine kleine Glastür, die raus zur Veranda führt. Und die ist... Also zur hinteren Veranda. Sie ist nicht verschlossen. Außerdem siehst du am Kühlschrank den üblichen Shit. So Fotos und Buchstaben, Buchstaben und Glückwunschkarten. Du siehst einige Messer in der Küche rumliegen und gib mir nochmal ein verborgenes Entdeckenwurf. Baby. Zeit für neue Würfel. Runterfällt. Die müssen doch passend sein. Der, der ist doch passend. Nein, das ist den. Ich hab 2D10 genommen. Ja, das müssen wir mal. Jesus, völlig aufgeregt jetzt. So. Jesus Christ. Ui! Das ist eine 2. Mhm. Wow. Du. Ich sehe ja alles. Du siehst alles. X-Ray Vision. Du findest kleine Bluttröpfchen auf der schwarz-weiß gekachelten Boden, auf dem die nach draußen führen, über die Veranda. Sehen die so, also sind das wirklich so einzelne Tropfen, als wenn jemand über die Schulter geworfen wurde oder als wenn jemand versucht hat zu laufen? Hast du Tropfen studiert? Bist du Dexter? Weil du einen extremen Erfolg hast, gönne ich dir, dass es nicht so aussieht, als ob derjenige gegangen ist. Jungs, also wo auch immer sie ist. Alter, wer von euch hat den Schlüssel? Wer von euch hat den Autoschlüssel? Chat, du bist hier auf dem Hof gefahren. Du hast den Schlüssel, oder nicht? Chad, hast du die Schlüssel? Hast du die Schlüssel? I guess? Sag nicht, du hast die Schlüssel stecken lassen. Guck in deinen Taschen bitte nach, hast du die Schlüssel, Alter? Ich gucke in meinen Taschen nach, habe ich den Schlüssel raus... Also ich habe nicht proklamiert, ihn das Auto ausgeschaltet und ihn rausgezogen zu haben, aber ich nehme es an, dass es so passiert wäre. Dann hast du die Schlüssel. Ja, klar. Okay. Ich wollte noch ein bisschen Spannung machen. Danke. Okay. Ganz schön fischig. Mhm. Habt ihr Tschüss? Ja. Ich geh mal aufs Klo. Ich geh mal ins Bad. Also ich geh nicht kacken oder so. Ich geh ins Bad. Zu gucken, wo Jim eventuell ist. Die beiden haben schon herausgefunden, dass Jim nicht da ist. Genau, ich war im Bad und habe euch auch erzählt davon. Achso. Und vielleicht auch gezeigt, dass im Schlafzimmer auch Fotos fehlen. Also, dass da Bilder mal gestanden haben, Rahmen oder auch mal gehangen, aber dass da anhand der Staubabdrücke erkennbar ist, dass sie nicht mehr da ist. Okay, ich guck mal kurz was am... Gibst du mir den Schlüssel? Ich guck mal kurz was nach. Ich hau nicht ab, Alter. Haben wir ihn schon bezahlt? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ist das wichtig? Gib mir den Schlüssel, Mann. Ich komm mit zum AV. Ich möchte auch was gucken. So. Mach auf. Motorhobber auf. Ist ja jemand dran gewesen. Alles noch, wie es sein soll. In der Motorhaube, ja. In der Motorhaube, ja. Oh, oh. Ich gehe rum und ich guck's mir an. Sorry, ich bin der Mechaniker auch. Ja. Die Reifen. Du siehst eine Pfütze unten auf dem Boden und riechst den Geruch von Diesel. Das ist ja mit einem E-Auto nicht passiert. Oh, scheiße, Mann. Außerdem fällt euch auf, dass die Tür zum AV aufsteht. Die Seitentür. Die Seitentür von dem AV steht auf. Mhm. Boah, wo sind unsere Sachen, Alter? Ist das Essen noch da? Es fehlen beträchtliche... Ist unser Essen noch da? Richtig. Das ist auch die erste Frage, die ich gestellt hätte. Es fehlen, Dinge. Die... Ein Laptop. Und Dinge, die euch zuordbar wären. Warte. Unsere Papiere hat uns Dennis aber zurückgebracht, oder? Ja. Okay, ich gehe rein. Das ist nur, wir waren jetzt nur im Erdgeschoss, oder war das? Ja, ne? Ja. Es gibt nur Erdgeschoss. Also ich würde einmal hinten aus der Glastür raustreten gehen die Blutspritzer weiter? Verlieren sich in der Wiese. Aber gehen sie eher so Richtung Haus rum woanders hin oder eher Richtung Dickicht? Du siehst, wie sie von dieser kleinen Veranda runterführen. Das ist so ein 2x2 und dann verliert sie sich. Ich stell das. Das ist ja alles fucking Horrorfilmwissen. Okay, ich suche den Schlüssel von dem Motorboot. Und wenn ich die Bude auf den Kopf stellen muss. Okay. Gib mir einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Yay. Wo bist du jetzt drin? Im Erdgeschoss von dem Haus, wo die beiden drin waren. Mhm. Soweit denkt er erstmal nicht. Nope. Okay. Ich würde mal in das Büro reingehen. Mhm. Wie sieht das aus? Ist das ordentlich oder relativ chaotic? Oh, that's what I thought. Als ob jemand bei der Buchhaltung die Krise gekriegt hat. Ich würde einfach mal so random, wahllos einfach Dokumente durchsuchen, überfliegen. So. Okay. Ob ich irgendwas Spannendes, Signalwörter sehe oder. Du findest, nachdem du einiges durchgewühlt hast, folgende Medical Bill. Darfst du gerne verlesen. Okay, ich habe hier Handouts. eine Rechnung vom Houston Medical PTE Limited. Ein Estimate of Hospital Charges, also ungefähre Krankenhauskosten. Mit ausgenommenen, ausgenommen dabei sind die Doktorrechnungen. Adressiert an Bill Smith Cameron im Berkeley House 2 hier am 23.01.2019. Welchen haben wir heute? Es ist spätes 2019. Okay. Patientenname Maggie Smith Cameron. Folgende Sachen haben wir hier. Consultants Fee, CBC, KL, Glukometer, Ultrasound, Labo. Achso. Ja, Schwangerschaft. Ultrasound Scanning. Alter, das ist eine Gynäkologenrechnung. Ja. Und nicht von hier. Und nicht von denen. Dennis, Lisa, Maggie, Bill. Naja, die Lisa scheint ja nicht die. Das ist die richtige Adresse. Ich check nochmal die Hausnummer. 2. Okay. Du siehst auch, draußen steht so ein typisch amerikanischer. Oder Briefkasten. Dingens Briefkasten mit so einem Schildchen und so einer Klappe. Auf dem Smith Cameron draufsteht. Okay. Das heißt, Dennis Farrell und Lisa. Sind alle fake-ass Bitches. Mhm. Und dass dann der Jäger vorbeikam nach 2 Minuten und uns hierher geführt hat, dass vielleicht überhaupt erst, dass diese Lisa vor unser Auto. Nein, diese. Ach. Megan. Was? Wie heißt sie jetzt? Was war das nochmal für ein Mädel? Ich habe die jetzt, die wir angefahren haben. Ich habe die jetzt als Kind, als Jugendliche irgendwie abgespeichert. Ja, so Anfang 20, lange blonde Haare, schlank, modische Kleidung, so eine Down- und Bomberjacke in, was habe ich gesagt, grellgelb. Ja. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wo ist euer Buddy? Jim? Ja. Okay. Wir sollten uns nicht trennen. Mhm. Und ich guck auch nochmal. Ist sie irgendwo, weil die so auf Elektronik und so weiter und so fort, sind irgendwo Kameras oder so ein Shit? Gib mir einen Wurf auf Verborgenes. Hey, yay. Hey, cool. 10 drunter. Ein Taktest? Nein. Nichts. Okay, gut. Keine Webcams, die irgendwo in der Ecke aufgestellt sind. Okay. Du schmeißt so diverse Dinge aus dem Regal, wo du denkst, ah, da ist ein schwarzes Loch, da guck ich doch mal rein, das ist bestimmt eine Kamera. Findest du nicht. Mhm. Okay. Gut, wir sind zu dritt. Ist das hier oben ein begehbarer Kleiderschrank? Das ist die Veranda, mein Freund. Ach so. Ah, das ist dann die also das, Küche. Das ist die Küche. Und das ist das Schlafzimmer genau. gewesen. Ah, okay. 7 ist das Bad. Yes. Mhm. Wo waren wir noch nicht drin? In der 3. Da. Weil? Und in der 2 wart ihr auch noch nicht. Da waren wir noch nicht drin. Weil ihr noch nicht drin wart. Ach, ja, dann gehe ich doch mal in die 3. 3 ist eine Vorratskammer. Hat alles Mögliche an Essen drin. Scheint aber auch schon gut geräubert zu sein. Du siehst Staubabdrücke auf den Regalen, wo Dinge standen, jetzt nicht mehr dort sind. Und im Speisezimmer seht ihr... Das 2. Einen großen Tisch, der noch ein bisschen gedeckt ist. Also scheint das Essen vorbei gewesen zu sein. Jemand hat teilweise aufgeräumt, aber dann aufgehört. Ihr seht einen Stapel von 6 Tellern. Und ja, einen dreckigen Tisch. Die stehen noch so ein paar Konserven im Vorratsraum rum. Mhm. Steht noch irgendwas? Ja. Ich würde mir mal so ein paar nehmen, einfach mal aufs Datum gucken. Halt mal. Ja? Ja. Lass. Ich weiß, ihr wollt bestimmt deinen Cousin suchen. Ich finde auch, dass wir den nicht. Wir sind Cousins. Jim ist ein Boybuddy, den wir. Ich glaube, ihr wollt bestimmt euren Kumpel suchen. Aber. Ja. Ich sag's mal. Unten am See sind Kanus und ein Motorboot. Wir müssen nur den Schlüssel finden. Ja. Ich habe eine Vermutung. Es gibt noch so einen Schuh. Und was und noch machen ein Haus. Wir mit den, wenn wir das Motorboot zum Laufen kriegen? Verschwinden, Mann. Das ist das hier, ist das ein... North Lake, denke ich mal, ist ein ziemlich großer See. Mhm. Okay. Dann gibt es vielleicht auch noch auf dem anderen, am anderen Ufer irgendwie eine Kleinstadt oder so. Es gibt dieses kleine Dörfchen aus 10 Häusern, in dem ihr gefrühstückt habt. Aber das liegt auch gute 2 Stunden Fahrt entfernt. Meinst du... wenn die unser Auto lahmlegen, dass sie ein Boot rumliegen lassen, was wir klauen können? Das scheinen die nicht zum ersten Mal zu machen. Diese Freaks. Ich will mir auf jeden Fall die Möglichkeit offen halten. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir eine Schlüssel finden. Lass uns doch mal in Dennis' Haus gehen. Der scheint mir ein bisschen der Chef zu sein. Ja, schauen wir, ob wir irgendwas finden. Egal, was passiert, die wissen jetzt, dass wir Bescheid wissen. Davon müssen wir ausgehen. Ja. Ich guck mal, in der Küche ist da irgendein großes Messer oder so. Steck ich mir mal ein. Gib mir Sets mal das andere da. Handbuch. Ja. Gib mir mal bitte das andere Messer. Das ist das zweitgrößte. Das ist gar nicht so verkehrt. Hat mir irgendwo... Ja, Mann. Oh Mann. Ich würde mir gerne so eine große Barbecue-Gabel nehmen. Okay. Ich eine große Klemme. Ja, ihr bewaffnet euch so notdürftig, wie ihr könnt und bewegt euch rüber zu Dennis' Haus. Ich nehme an, ihr geht einfach rein, ist ohne auf? Groß anzuklopfen. Jetzt. Yes. Ja, dann. Ja, ihr geht herein. Euch macht sich ein großer Raum auf. Der mit dunklen Holzdielen ausgelegt ist. Die erkennen nichts. Na gut. ein großer Raum, der mit Holzdielen ausgelegt ist. Ihr seht einige Kommoden und Vitrinen, in denen kleine... Menschenteile liegen, nein. Kleine Teile von... Ach, nein, fucking hell. Keine Teile. Von Maschinen. Kleine ausgestopfte Tiere, so. Ah, ich hätte Frösche gesagt. Die auch an der Wand drapiert sind. Ihr seht einen ausgestopften Bären in einer Ecke. Ihr seht eine Leiter, die zumindest im Raum nach oben führt, auf einer Galerie. Und rechts neben einem kleinen Schreibtisch, auf dem ein Funkradio steht, geht es in die Küche. Ich versuche mal das Funkradio anzumachen. Kein Saft. Es ist eingesteckt, gehe ich mal von aus. Nein, es ist nicht. Dann würde ich es gerne... Steckst es ein. Ja. Das Haus explodiert. Okay, weiß jemand von euch, wie man damit umgeht? Ja, schon. Ist das ein altes Funkgerät? Ja. Das ist halt eine CB-Funke, ne? Wie du an dem Tisch stehst, hörst du entfernt Töne, misstönig von scheinbar ja, Flötenmusik. Ich mach's wieder ausklicken. Bleib bestehen. Hört ihr das? Ja. Von wo kommt es ungefähr? Kommt das von draußen oder von im Haus? Von im Haus. Okay, ich würde gern... Ihr seht, wie ihr da vorne steht, oben auf der Galerie. Scheint ein Bett zu stehen, ein großer Schrank, ein kleinerer, schmalerer daneben. Und ja, der Raum ist über und über tapeziert mit verschiedenen Tieren, die hier ausgestopft wurden. Fasane und kleine Wiesel und sowas. Und auf dem größeren Tisch, der da so halb unter der Galerie steht, seht ihr verschiedenes Werkzeug, verschiedene Drähte, Kaninchendraht und ja, Fellreste. Scheint wohl als Arbeitsplatz zum Präparieren zu dienen. Ist der in der letzten Zeit benutzt worden? Ist der staubig? Nein, ist er nicht. Er ist nicht staubig? Nein. Okay, okay. Lass uns zusammen gucken, was hier abgeht. Ja. Ich weiß, ihr müsst das nicht gutheißen, aber ich habe bisher dadurch sehr gute Ergebnisse erzielt. Wodurch? Was redest du? Gut, dass du mich erinnerst. Du spürst... So langsam siehst du in deinem Sichtfeld, wie die Tiere auf den Präparaten ihren Kopf zu dir wenden und dann wieder zerfließen. Und immer wenn du versuchst, das zu greifen, zerfließt es. Und es fängt an, sich alles ein bisschen ineinander zu bewegen und zu verschwurbeln. Ich würde gerne versuchen zu pinpointen, von wo diese Flötenmusik kommt. Dito. Seht ihr das auch? Aus Richtung der Küche. Alter, was? Naja, das. Was? Die Tiere. Die ausgestopften Scheißtiere, ja. Die zerfließen. Ich stürze vorhin. Entfernt diese Flötenmusik, die sich so dissonant zu dir bewegt. Du siehst plötzlich gelbe Schlieren, die sich durch dein Blickfeld ziehen, die sich immer wieder zerreißen, wenn wieder ein falscher Ton angeschlagen wurde. Was ist los, Alter? Ja, ich spring sofort zu ihm und batsch ihn so ein bisschen. Digga, triffst du oder was? Fuck, habt ihr von dieser Limo gesoffen? Nicht. Ich auch nicht. Yo, ey! Ja. Ich geh da gleich hoch. Ich muss mich hinlegen. Und dann lege ich mich auf den Boden und mache erstmal die Augen zu. Okay. Der wie das. Ich mach nur Tritt. Und gleich wache ich auf. Ich glaube, die andere Seite, da hat er jedenfalls gerade was drauf geschrieben. Hast du es gelesen? Nein. Ich habe nur gesehen, dass sie. Und dann habe ich es gleich. Ich war so. Wait a second! Ein Rätsel! Nur damit du Bescheid weißt. GG, Jules! Oh. Okay, was passiert? Er legt sich auf den Boden und lässt es über sich ergehen. Der Boden zerfließt auch. Ich gehe in die Küche. Ich bleibe so auf halbem Weg zwischen Küche und ihm stehen und so, hey, wir müssen ihn schon mitnehmen irgendwie. Hallo, Vogel. Ich hole ein Glas Wasser. Gibt's da ein Wasser? Ja. Funktioniert ja? Sieht das aus wie Wasser? Ja. Ist es eher hartes oder eher weiches Wasser? Oh, Alter, es ist versetzt mit pH-Wert. Drogen durch und durch. Nice! Du bist Ketamin. Klock, klock, klock, klock. dann gehe ich damit zurück und... Tobi, ich weiß, du wirst mich vielleicht dafür hassen, aber ich tue das zu deinem Schutz. Und kipp ihm das ganze Ding ins Gesicht. Es ist feucht. Ich mag feucht. Okay, jetzt gehe ich in die Küche und schau mal, ob ich diese Flötenmusik irgendwo verorten kann. Ja, du gehst in die Küche und zur Linken ist eine Tür, die geschlossen ist. Machst sie auf und gleich schlägt dir ein beißender Geruch entgegen. Faulig. Dreckig, modrig. Du siehst in einen dunklen Raum hinein. Zwei dumpfe Scheinwerfer sind in die Mitte auf eine Person gerichtet, die vor einem Tisch sitzt. Massiver Körperbau. Der Tisch über und über beladen mit Essen, das in verschiedenen Verfallsstadien zu sein scheint. Einfach vor sich hingammelnd. Und du siehst diese Person, die in einem weißen Unterhemd dort zu sitzen scheint und den Kopf in der Schüssel vor sich vergraben hat. Und aus einem kleinen Lautsprecher, der sich dort befindet, hörst du diese dissonante Flötenmusik. Ja, erstmal so. Ist da noch irgendwie... Puls? Nein, du. Tot? Kalt? Drückst ihn an, er ist kalt, er ist steif. Wie du an ihm dran stehst, siehst du an der Wand, steht in rot-brauner Schrift Englisch Gluttony. Ja, Föderei. Föderei. Und dir gegenüber steht vor scheinbar abgedunkelten Fenstern durch große Vorhänge, siehst du ein rotes Lichtlein blinken. Fucking hell. Ich mach erstmal den Lautsprecher kaputt. Ja, machst die Vorhänge auf. Mhm. Vor dir steht eine Kamera auf einem Dreibein, die aufzeichnet. Und nach hinten raus siehst du einfach Wald. Okay, die zeichnet immer noch auf? Mhm. Ist die irgendwo angeschlossen? Also Stromkabel? Wahrscheinlich. Nein. Auf Akku. Okay, so mit so einem LCD-Screen, also wie man das kennt. Genau. Dann gucke ich erstmal drauf, wie viel ist die noch geladen? Relativ voll. Stopp. Filme angucken. Was hat die aufgezeichnet? Jungs, ich glaube, Achtung Klischee, ihr solltet euch das mal ansehen. Noch mehr Farben. Willst du damit herkommen? Ich will meinen Cousin hier jetzt nicht liegen lassen. Okay. Kann ich die abmachen? Mhm. Ja. Läufst damit rein zu den anderen. Zeigst ihnen den Film, der damit beginnt, der einfach diesen Mann zeigt, der in seinem Essen liegt. Lange nichts. Du spulst durch. Dann komm ich immer. Bis du siehst, dass du in die Szene läufst. Hä? Und der Typ? Hä? Und ich gehe nochmal, so der hat nur so ein Unterhemd an, mhm. Also so ein Nachthemd. Oder? Ja, so ein Wifebeater und ein Boxershorts. Wie alt ist der wohl gewesen? Guckst du ihn dir an? Ja. Du erkennst den Mann von der Frau aus dem anderen Haus auf den Fotos. Scheiße, Mann, wie hieß der? Bill! Okay. Okay, wo sind diese Fotos hin verschwunden? Und die... Das sind nur so für mich. Diese Wand hier... Da ist nichts. Hier. Die ist weg, ne? Das ist offen. In den Wald. So geht's in den Wald. Ah, dahin. Okay. Und der Tisch sozusagen, wo der Typ... Genau, danke. Alles klar. Soll ich dir helfen, die Fotos zu finden? Ja, Mann. Wo soll ich suchen? Fange oben auf dieser scheiß Galerie an, bitte. Das ist aber schnell klar. Du gehst auf die Galerie? Ja, ich blätter die Leiter hoch. Dead you do. Das ist eine schlechte Idee. Das ist, glaube ich, gar keine gute Idee. Ich kletter mal mit. Ich werde ihn jetzt nicht sterben lassen, weil er eine Rastleiter runterfällt. Nee, aber vielleicht stürzt er sich ja von oben runter, weil er gerade das, was ich für Gedanken hat. Deswegen will ich mitgehen. Okay. Welches Material hat die Leiter? Ist eine Holzleiter. Ist eine massive Holzleiter, in den Boden festgeschraubt. Festgebootet. Geh's hoch. Und, stehst oben auf einer geräumigen Galerie. Steht ein großes Bett da. Ein Kleiderschrank und daneben eine Vitrine, in der du ein Gewehr ausmachen kannst. Du siehst an der Wand einige Fotos von einem Mann Mitte 60 mit in Jagdausrüstung, der seine Trophäe hält oder auf dem Angelausflug, wie er den Fisch in die Luft hält. Hast du noch nie gesehen? Den Fisch? Den Mann. Den Mann. Das ist Tobi, der Fisch, dein bester Freund. Ja, weil er auch Tobi heißt. Ich würde mich als allererstes mal auf das Bett schmeißen und... Das ist gut. So, Fotos, genau. Ein Fisch. Ich habe hier ein Gewehr. Oh. Das würde ich gerne mal in die Hand nehmen. Mhm. Ja, ist eine doppelläufige Schrotflinte. Siegel an. Zum Hinterlader. Nein. Ich schmeiß halt das mal runter. Und dann schmeiß ich das Gewehr runter. In der Hoffnung. Ja, komm, dann gib mir doch mal einen Wurf auf... Fangen. Wer fängt... Ich glaube, wir versuchen es beide. Ich bin mit hochgegangen. Ja, ich bin wahrscheinlich noch theoretisch in dem anderen Raum. Dann mach doch mal einen auf Geschicklichkeit. So. Sei denn, es gibt was Besseres. Ich würfel einfach schon mal. Der ist der beste Würfel heute. Das ist... Oh, es ist so... Ja, da brauche ich das nicht. Ja, es ist ein sehr guter Erfolg. Kein Critical Erfolg, aber ein sehr guter Erfolg. Denkst du? Mach sie auf, siehst, sie ist leer. wie gesagt, doppelläufige Schrotflinte mit so einem Doppelabzug. Mhm. Finde ich irgendwo, also hat es da oben gefunden, da würde ich mich, hing das an der Wand oder war das in so einem Regal? In so einem kleinen, in so einer Vitrine, okay. In so einem Waffenschrank. Ja, gibt es da drunter irgendwie eine Schublade oder so? Oder sind da drin irgendwie ein paar Patrönchen? Findest ein paar Patronen. Die stelle ich mir mal ein. Mhm. Dann schreib dir mal 12 Patronchen auf. Was dir auch auffällt, ist, dass scheinbar noch Munition zu anderen Waffen dort liegt und dieses Waffenrack noch weitere 3 Aussparungen hat. Die aber alle leer sind. Yes. Jungs, wie viele Leute sollen hier nochmal gewohnt haben? Ich sehe hier Fotos von einem Mann und seinen Tieren. Wenn du Tiere als Leute zählst, vielleicht 30? Und ohne? Einer. Okay. Ich guck mir mal die... ganz blöd. Ah, scheiße, nee, ich hab das Foto nicht gesehen, also ist egal. Was denn? Das Foto mit der Angel. Nicht gesehen. Also, ich würde die Fotos auch jetzt nehmen und wieder runterklettern und dir die ganz stolz präsentieren. Ich okay, danke. Fotos gefunden. Ja, cool. Da ist wahrscheinlich das Angelfoto dabei. Mhm. Ist das auf dem Boot? Nein. Oder am Steg? Ist am Steg. Ist das hier gemacht worden? Kann man nicht sagen. Man es ist ein generisches, ich stehe am Fluss und habe einen Fisch in der Hand. Mhm. Okay. Und es ist definitiv nicht Pharrell. Es ist definitiv nicht Pharrell, Dennis. Es ist definitiv auch nicht Dennis. Was meinst du? Finden wir in den anderen Häusern noch mehr dieser Szenen? Wie viele Häuser habe ich gesehen? Du bist, das ist der Schuppen. Ja. Hier war eines. Die beiden habt ihr angeguckt. Hier ist eines. Und ja, das ist auch noch. Waren noch welche. Hier scheint irgendwas zu sein. 5. Und bis dahinter hast du nicht gucken können. Wie viele gibt es? 7, ne? Wie viele, was tot sind? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das ist. Okay, Freunde. Tommy, lass dich mal umarmen. Du siehst echt unglücklich aus. Danke, Mann, aber okay, danke, wow. Also, es, hey, Mann, danke. Scheint MDMA zu sein, habe ich gehört. Was scheint MDMA zu sein? Das, was Tobi gerade erfährt. Keine Ahnung, du bist der Experte. Hat ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis das wieder aufhört. Nice. Die erste Stunde ist die schlimmste. Oder die schönste, je nachdem. Okay, wir haben ein... Fucking hell. Wir holen jetzt den scheiß Schaufelbagger und machen diesen Schuppen platt. Es ist hier ein abgeschlossenes Gebäude. Und das ist dieser Kackschuppen. Und ich fahre da jetzt rein. Wir können die Tür auch aufschießen. Ich mache einmal die Flinte auf. Naja, willst du das lieber jemandem anderen aufs Pelz brennen oder willst du die Patronen verschwenden, um das Schloss aufzuschießen? Wie lange, wie weit, wie lange würde ich dahin brauchen? Der Bagger steht da, ne? Der Bagger steht da. Den hast du stehen gelassen, den habe ich stehen gelassen, ich weiß. Zu Fuß? Ja. 5 Minuten. Mit dem Bagger wieder zurück? Ebenfalls so. 5 bis 10. Komm, Tommy, wir gehen spazieren. Das ist ich schön. Ich bin Tommy. Tommy sag ich schon. Tommy, Thorsten und Tom. Komm, Tobi. Jens und Torge. Wir gehen mal spazieren. Das tut dir ganz gut. Das ist auch schön. Da habe ich jetzt auch Lust drauf. Schöne Farben. Der Wind. Okay. Ihr geht zusammen? Mhm. Ich... Ja, doch. Ich lade eine Patrone. Ich lade 2 Patronen. Safe schon mal. Mhm. Gut. Ja, ihr bewegt euch. Die Straße runter. findest den Bagger an seiner alten Stelle. Schlüssel steckt. Könntest loslegen. Gut. Ich kletter vorne in die Schaufel rein. Da kannst du nicht reinsetzen. Ich dachte, das ist so eine große. Nee. Dann mach ich's. Ja, und fahrt rüber zum Bootschuppen. Und ich drück so die Tür ein. Okay. Wie ihr auf den Bootschuppen zuhaltet, seht ihr in einiger Entfernung, wie sich eine Gestalt von einem Busch über die Straße weiter in Richtung Norden bewegt. Dir fällt wieder diese goblinhaften Ohren auf. Einfach eine nackte Gestalt, fahl. Das können wir jetzt auch ausmachen. Hast du das gesehen? Aber es ist, wenn ihr unten, wenn ihr hier seid, ist das hier oben. Okay. Aber es auch, ich sehe auch. Ja. Alter, fuck, was ist das? Ist das ein Elf? Das ist das, was ich gesehen habe, bevor ich einen Menschen getötet habe. Vermutlich. Sorry dafür, aber... Ey, ich kiff. Ich höre das so oft, dieses, das hast du doch eingebildet. Stimmt wahrscheinlich. Gut, du willst die Tür des Hauses eindrücken? Ja. Okay, ja. Einmal gegen, du siehst, wie sich die Kette spannt, zweimal gegen. Und diese Doppeltür geht auf. Ihr tretet in Bootschuppen ein. Ihr seht, es steht gerade so ein Ruderboot auf ein paar Böcken, das wohl jetzt bald angemalt wird. Und einen Jetski auf einem Anhänger. Mhm. Schlüssel. Ich suche Schlüssel. Gib mir einen... Wie dunkel ist es? Das Ding hat keine Fenster, aber es fällt immer noch genug Licht durch die Vordertüre rein. Gibt es einen Lichtschalter oder sowas? Ja. Also. Smartphone-Lampe. Ja. Schon den Akku, Alter. Geht an. Nope. Mit Advantage. Ja, du durchsuchst das Ding, du guckst an so einem Werkzeugbänkchen und auch irgendwie um die Tür herum, aber es hat jetzt nichts irgendwie den Anschein, als ob hier Schlüssel gelagert werden. Ja, hilf mir doch mal. Kann ich in das Boot reingucken, was da aufgebockt ist? Ja, ist nichts drin. Es wird gerade repariert. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust, raus auf den See zu fahren. Oh, aber das ist auch sehr schön, da wo du gerade bist. Du hast doch eben den Wind so gemocht. Da draußen gibt es noch mehr Wind. Und das Wasser ist so blau. Aber das Wasser ist nass. Ich mag feucht, aber ich mag nicht nass. Okay. Nächstes Haus oder was? Soll ich sagen? Ich fahr mit dem. Scheiße, ich bin hier sicher, es ist mein Safe Space! Hat das oben so ein Dächlein? Der so ein Käfig, in den man sich reinsetzt. Ich setz mich auf den Käfig drauf. Wie so ein Turret. Das Ding hat noch ein km/h. Ich war so vorsichtig. Wo wollt ihr hin? Da gab es ja noch ein Haus, ne? Also hier ist der Bootschuppen. Genau, das ist der Bootschuppen, hier gibt es ein Haus, hier gibt es ein Haus. Der zu dem nächsten. Das da, das nächste. Okay. Zack da. Sehe ich draußen noch, sehe ich wieder irgendwo sich Gringotts-Zwerge bewegen? Nein. Nein. Ihr kommt an ein Haus, vorne am Briefkasten steht Van Hook. Und. Ach, mit H-O-I-K? V-A-N-H-O-O-K. Okay. Van Hook. Manager Pirat. Ja, und ihr wollt eintreten. Was wollt ihr machen? Erstmal umsehen. Der Typ mit der Flinte geht am besten vor. Ich bin der Typ mit der Flinte. Ich gehe vor. Ich würde erstmal rein lauschen. Nee, erst lauschen, dann lunzen. Super. Scheiß Papier, ey. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, werden wir uns von dem Geld, was jetzt zukommen lasst, eine Schere kaufen. Fucking hell. Und Bleistifte. Endet jetzt. Und Bleistifte, ja, Bleistifte meine Lieben. Ich für euch pfeifen. Du hörst. Du hörst. Papier reißen. Ist das das Richtige? Yes. Aus dem Inneren des Hauses dumpfes Stöhnen. Und plötzlich hörst du ein. Tobi, setz dich doch mal hier hin und fühl mal ein bisschen, wie schön der Boden ist. Bin gar nicht mitgekommen. Scheiße, wo ist Tobi, Mann? Wie warm ist es? Warm. Dann habe ich mich ausgezogen und bin schwimmen gegangen. Okay, habt ihr nicht mitbekommen? Habt ihr nicht mitbekommen? Fuck, wo ist dein Kumpel? Cousin, was ist denn nun? Ich renn zurück zum Bootschuppen. Gib mir einen Wurf auf eine Wahrnehmen, ob du ihn findest. Wahrnehmen gibt es nicht. Was haben wir denn? Ja, Intelligenz? Okay. Aber ist ja auch Idee in Klammern. Mhm. Ja, ich dachte schon. Ja, das ist ein Success. Oder, ja. Ja. Ja, ist es. Ja, du siehst, Tobias, wir am Rande des Steges ein paar Runden dreht. Siehst die Klamotten ordentlich auf dem Haufen, auf dem Steg. Du bleibst am Haus oder gehst du mit oder wie was? Ich hätte gerufen. Fuck, ich geh mit. Ich hab gesagt, lass uns nicht trennen, also geh ich mit. Das ist abgefahrener Scheiß, Mann. Tobi, komm da raus! Aber es ist so schön. Aber es gibt halt Abendbrot! Tobias, Ingwald, Lorenz, Heinz, Oktober. Du kommst jetzt aus dem Wasser heraus. Nö, ich will nicht. Ich dachte, nass ist scheiße. Aber jetzt bin ich nackt, dann ist nass nicht scheiße. Aber du spürst, wie die Wirkung so langsam... Vorhin hat es dich einfach hart umgeklatscht, wie mit so einem kalten Waschlappen ins Gesicht. Und jetzt wird es breiter und es lässt sich genießen. Wie bin ich so von der Klarheit her? Schon. Schon? Ja. Und auch der Situation, in der wir sind, bin ich jetzt wieder mehr so drin, ne? Ja, würde ich sagen. Okay. Na gut, ich komme raus. Zwing mich nie wieder dazu, deinen vollen Namen zu sagen. Ich finde den genauso furchtbar wie du. Ja, der ist schon. Ist schon nicht so gut. Oktober? Ernsthaft? Wann hast du Geburtstag? April. Das macht es noch mehr. Deutscher Humor. Ja, okay. Ja, dann trockne ich mich ab und ziehe mich so wieder an und. Das ist schon keine so gute Situation, in der wir uns gerade befinden. Okay, können wir jetzt. Ja. Gehen wir wieder zum Stöhnen und Schreihaus. Oh Gott, ich kann schon ahnen, was uns da erwartet. Ja. Wie heißt Wollust, hä? Mhm. Mhm. Ja, ihr steht an der Tür. Wenn nur die Lust auf Wolle wäre. Ihr hört wieder. Und an dieser Stelle. Entschuldigst du dich bei unserem Podcast zu? Dann für den Softporno. Gehen wir in die Pause und sagen allen Leuten, die über Pegasus gekommen sind, einen schönen Abend. Wir machen aber weiter. Falls ihr bei Pegasus weiterguckt, wenn ihr bei uns weitergucken wollt, dann sehen wir uns in einer Viertelstunde wieder. Wir machen unsere Announcements und sehen uns um 20.15 Uhr wieder. Ansonsten für alle, die da waren und uns jetzt nicht mehr sehen, ihr könnt am Donnerstag das Video, schon früher auf YouTube bei uns finden. Explorers Pack heißt der Laden. Und ich gebe ab an diesen wunderschönen Jungen. Vorausgesetzt, Pegasus schaltet halt ab, haben sie ja letzte Woche, glaube ich, nicht gemacht. Wer weiß, was da los war. Falls ihr gleich bei Pegasus rausfliegt, könnt ihr trotzdem bei uns weitergucken. Über twitch.tv/explorers_pack. Stimmt. Stimmt. genau, und jetzt habe ich folgendes da hier. Ich komme jetzt mal zu einer Frage. Von Alter, ich frage mal nach, aber wir sind momentan ganz gut. ICHQ, der Macher dieser grandiosen Trails, hat uns gefragt, habt ihr ja gesehen, ja. Er fragt, ob wir noch mehr Dice Trails haben wollt und wenn ja, wie viele? Was meinst du, für wie viel kann man die verkaufen? Nein! genau, aber kommen wir doch mal zu den ganz interessanten Sachen heute. Wir haben folgende Abos zu verlautbaren. Wir haben Pyro Crow. Was? Nix. Sind die gewaved? Mach weiter. Weiter. Wir haben Pyro Crow, der seit 2 Monaten bei uns ist. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du geblieben bist, offensichtlich. Dann haben wir Good Old Sergeant Kex, der seit 16 Monaten hier ist und sagt, ich bin bereit für den Horror. Ebenfalls dabei ist Keytaker. Was? Vielen Dank. Ebenfalls dabei ist Keytaker seit 21 Monaten. Und, oh, ist das schön. Ist das wieder schön. Danke. Sofortabbruch 3000 ist da. Ja, yeah. So ein Lieblingsabbruch. Zum 8. Monat und sagt, Grüße gehen raus an Brechbert. Hab euch lieb. Bubu auf Bauchi. Und jetzt übergebe ich mal an Justus, weil Hecki hat seit 15 Monaten subscribed und hat eine Nachricht geschrieben, die Justus wahrscheinlich besser vorlesen kann, weil er das kann. Cthulhu Dagen Fluing Mafna Cthulhu Relay Nang Na Fitagen La La La! Bless you! Wir sehen uns um 19:15 wieder. Wir sind das Explorers Pack. Und haben gute Laune. Blä! Willkommen zurück beim Explorers Pack. Wir spielen einen Cthulhu One-Shot, frei erfunden, nach wahren Geschehnissen. Und Henne ist ebenfalls am Start. Er wird Platz nehmen. Wir haben euch verlassen, als ihr vor der Tür des Hauses steht und ihr hört von innen stöhnen und markerschütterndes Geschrei. Tobi, bist du wieder da? Bist du wieder bei uns? Klar. Ein paar Stunden hat er noch. Okay. So, ihr geht rein. Ich hab dir das, den Grundriss gegeben. Hatte ich hier reingelegt. Und ich hab's dann darüber gelegt, weil ich das verstanden. Es ist ein Mysterium. Der Rest des Spieles wird auch jetzt nur darum gehen, ob ihr das wieder findet. Vierte auf meins. Okay. Also, ihr tretet in einen kleinen Flur. Ihr seht wieder einmal eine Kommode. Auf der sich eine kleine Schüssel befindet, in der ein Autoschlüssel liegt. Ihr seht, die Wand ist auch zugetackert mit Fotos von einem älteren Pärchen, grauhaarig. Und von rechts kommen diese Geräusche des... Du greifst dir den Schlüssel, das ist ein Chevrolet-Schlüssel. Okay. Ja. Okay. Tobi, guck doch mal, was da vorne in der Tür links ist. So, und ich gehe so die Tür, die nicht Richtung der Geräusche ist. So. Mach ich mal. Zeig also, mir mal wo. Welche quasi, Nummer? Welche also Nummer? Ich schicke ihn quasi ins Bad wahrscheinlich. Okay. Du schickst ihn ins Bad? Also da, wo nicht die Geräusche herkommen. Okay. So, guck da mal rein, Tobi. Okay. Ihr geht in den Raum? Nein, ich bleibe, ich gehe hinter Tobi her, weil ich gesagt habe, Alter, wir trennen uns nicht. Okay. Ich gehe hinter Tobi. Er sollte das vielleicht nicht sehen? Wenn er jetzt ein Bad Trip hast, weißt du, was ein Bad Trip ist? Boah, Alter, ganz ehrlich, diese ganze Scheiße ist hier ein Bad Trip. Ja, point taken. Du machst die Tür auf, du siehst dich einem Bad entgegen. Ich glaube, geradeaus der Tür ist eine Toilettenschüssel. Ja. Ist alles hell gefliest und dein Blick fällt auf die Badewanne und alles, was sie umgibt, ist einfach blutrot. komplett versaut. Wow. Hey, wow! Ups! Eingetrocknetes, dunkles Blut hängt überall an den Fliesen und über die Badewanne. Ihr glaubt doch nicht, dass uns hier irgendwie was Schlimmes passieren könnte, oder? Doch, das glauben wir. Das glauben wir definitiv. Oh oh. Aber wir können rauskommen, Tobi. Aha. Wir sind jetzt alle im Bad? Das ist der Gedanke, den du fassen solltest. Bei allem, was dein Kopf gerade fasst. Was ist in der Badewanne? Aha. Weiter Blut. Blut. Viel Blut. Alt, getrocknet. Hm. Okay, gehen wir. Dann nehmen wir die andere Tür. Mhm. Ihr macht die Tür auf. So eine Doppeltür. Der Raum auch wieder dunkel. Es flackert euch entgegen. Ihr seht, wie oben über dem Sofa ein Beamer mit lautem Ventilator sehr ein Bild an die Wand gegenüber wirft. Und blickt rein. Ihr seht, ihr hört das. Seht auf der Leinwand einen Filmausschnitt aus einem Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ihr seht ein junges Mädchen auf einem alten Mann sitzen, beide nackt. Und am Punkt der Ekstase greift sie zur Seite am Bett, nimmt einen, es sieht aus wie ein Schraubenzieher in Grau und fängt an, auf ihn einzustechen. Und ihr hört wieder dieses Scheint sich um einen Hollywood-Film zu handeln. Ihr seht des Weiteren einen Schreibtisch, der links im Raum steht, von dem ein kleines Leuchten ausgeht, auf dem ein Laptop steht, den du als den deinen ausmachen kannst. Und ja, du siehst den Homescreen. Siehst, es liegt eine kleine Speicherkarte daneben. Vielleicht ist es Schicksal, dass ich noch nie was mit einer Frau hatte. Und dann gehe ich rüber zum Laptop und... Ist der Laptop eventuell an den Beamer angeschlossen? Ja. Gibt's einen Lichtschalter? Ja. Licht an. Wie sieht's in dem Raum aus? Clean. Scheint sich um einen ganz normalen Wohnraum zu handeln. Du siehst ein Regal, aus dem immer wieder Filme gezogen wurden, die unten verstreut liegen. Blu-rays. Kannst einige ausmachen davon. Einer liegt offen. Basic Instinct. Der scheint gerade zu laufen. Fernbedienung irgendwo? Auf dem Tisch. Wohnzimmertisch. Ich schau mal, was hier auf der Karte drauf ist. Vielleicht hilft uns das, hier wieder ganz sicher rauszukommen. Und okay. Dudung. Ordner ploppt auf. Du siehst verschiedene Filmfiles. Einfach MP4s. Klicke ich gleich mal auf die erste rauf und spiele sie ab. Ja, du siehst den Film aus so einer weitsichtigen Kameralinse. Die Kamera schien irgendwie oben in der Ecke des Raumes zu sitzen. Ihr seht zwei Personen, die sich gegenüber sitzen, beide mit Ketten um die Füße. Ein älterer Herr, den ihr wiedererkennt auf den Fotos aus dem Haus von Dennis. Und ihm gegenüber... Der Jäger, der Angler. Genau, der Jäger. Und ihm gegenüber sitzt eine Frau, noch nicht gesehen. Ihr seht, sie hat ein helles Shirt an und blutigen Bauch. Sie hängt irgendwie nur so da, während er, es wird geschnitten, es scheint nach vorne zu springen in der Zeitachse, nach einer Säge greift, die in der Mitte des Raumes liegt. Es springt wieder, ihr seht, wie er versucht, die Kette aufzusägen. Es springt wieder, Kette ist nicht durchgesägt. Es springt wieder, ihr seht, er wird verzweifelter. Sie ist immer noch in dem Deliriumstatus, in dem sie war, bis es nach vorne springt und ihr seht, wie er in sein Bein hineinsägt und anfängt durchzusägen und springt. Ihr seht, wie er ausgenockt ist, springt. Ihr seht, er ist wieder wach, fängt an weiter zu sägen, bis irgendwann dieser kommt und sich das Bein aus der Kette löst. Ihr seht, wie er nach vorne krabbelt und etwas aus der Mitte des Raumes nimmt, an das er vorher nicht rangekommen zu sein scheint. Ein Schlüssel. Und klettert, krabbelt weiter zu der Frau, die dort an der Wand lehnt. Versucht, das Schloss aufzumachen. Seht aber, er kriegt's nicht auf. Schmeißt den Schlüssel in die Ecke und der nächste Schnitt ist, wie er regungslos in der Mitte des Raumes liegt. Ich guck bei den Blu-rays nochmal rein und ich suche nach Saw. Mhm. Liegt da? Ist dabei, ja. Liegt aber als DVD da. Ist sehr abgegriffen. Mhm. Es passt irgendwie nicht in das Schemata, was diese Sammlung angeht. Ist eine DVD drin. Steht da Saw 1 drauf oder irgendwie? Sieht die normal aus? Ja, scheint abgenutzt zu sein. Ich mach die mal an. Mhm. Läuft Saw. Okay. Sieht das Video, sieht das aus wie der Film, der halt gerippt ist, oder sieht das aus wie... Nee, nicht der Film. Also wie der echte Saw-Film. Ah, okay. Ja, okay. Dann schauen wir uns doch mal die nächste Datei an. Hier macht jemand Horrorfilme nach, verdammt nochmal. Ja, machst die nächste Datei an. Sie ist ein Mann, der an einen Stuhl gekettet ist, vor ihm ein Tisch voller Essen. Und eine Person, die dazukommt in dunkler Kleidung und eine weitere, sie halten ihn fest, packen ihm einen Tubus in den Hals und kippen einfach Essen rein. Püriertes Gedöns. Bis er schließlich daran erstickt und Cut. Man sieht nur noch ihn in dieser Schüssel liegen. Mach das nächste Pfeil an. Du siehst, wie so ein bisschen als Candid Shots aus versteckter Sicht diese Leute gefilmt werden, wie sie ihrem Leben in diesem kleinen Dörfchen nachgehen. Allen, denen ihr bisher begegnet seid. Immer wieder Schnitt. Seht das alte Ehepaar auf der Veranda. Schnitt. Seht junge Mutter, hochschwanger, mit ihrem kräftigen Mann. Und es ist immer aus dieser Beobachterperspektive gefilmt worden. Datei ist zu Ende. Machst die nächste Datei an. Seht euch, wie ihr euch hier durchbewegt, durch dieses kleine Dörflein. nun mit Schrotflinte in der Hand, wie er in Dennis' Haus geht. Machst die nächste Pfeil an, die letzte. Siehst das Gesicht von Jim, der einfach irgendwie festgekettet zu sein scheint. Du hast nur diesen Ausschnitt, der schwer atmend okay, hier baut jemand Horrorfilme nach. Mein Blick wandert so zur Schlafzimmertür. Und die beiden dann auch sitzen. Machst die Tür auf. Dunkler Raum, bis auf zwei Scheinwerfer, die auf ein Bett gerichtet sind. Siehst auf dem Bett einen alten Mann liegen, der an beiden Armen gefesselt, an die Bettpfosten gefesselt liegt. Du siehst mehrere dunkelrote Punktierungen auf der Brust. Das Bett komplett in Blut gesoakt. Scheiße. Wir können Jim nicht im Stich lassen. Wir müssen irgendwie mitspielen. Mann, ich bin der lustige Dicke. Der lustige Dicke stirbt immer als erstes. Ist dieser Eispickel noch irgendwo? Liegt am Bettrand. Auch er ist tot? Ach ja. Er ist definitiv tot. Hey, wenn es danach geht, habe ich ja Glück. Der Stoner? Vielleicht werde ich irgendwann von einer großen Pflanze geraucht. Der war nicht schlecht. Okay. Wie viele Files waren das? Was waren das jetzt? 6? Ja. Wir sind hier. Ja. Und wir haben dieses komische Häschenwesen da hier nach Norden laufen. Das ist hier quasi über die Straße gelaufen. Dann lass uns da hin. Wir fahren wieder mit dem Motorrad rüber. Wo geht es hin? Hierher, bitte. Okay. Ja, wir haben so. Wir haben Basic Instinct. Wir haben. Ich kenne die Szene mit dem Fressen nur von Resident Evil. 7 ist das. 7. Ah, klar. Das erinnert mich. Ist das. Ist das der Amityville Horror? Nee, wie heißt denn das? Was? Der Film mit diesem. Mit den Wesen. Film mit den Wesen? Es gab mal so einen Horrorfilm. Da war auch so ein Dorf, die in sich geschlossen und merkwürdig waren und auch solche. Da waren verkleidete Leute. The Village? Ich glaube, das kann sein, dass er so heißt. Also Leute, dass man nicht durch den Wald laufen darf und so, weil sonst diese. Ja, ja. Und es gab diese komischen Monster, aber die sahen nicht so aus wie die. Nee, aber. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Kulisse. Also ihr seid hier, ne? Ja. Dann erstmal. Und hier. Das Haus unterwegs? Das Haus und. Ist das ein Haus hier? Das ist ein Haus. Genau. Ja, gut. Ja, wir müssen gucken, was da drin ist. Das können wir den Zuschauern nicht vorhalten. Auch wenn wir es nicht wollen. So, jetzt verstehst du. Alles klar, ja, ihr fahrt darüber. Auf dem Briefkasten steht González. Mhm. González, genau so. Also mit TH. González. Zweimal TH. Ihr tretet ein. Es hat so ziemlich den gleichen Aufbau wie das Haus von das allererste. Ich möchte hier keine Namen nennen. Lisa. Beziehungsweise die Smith Camerons. Mhm. Nach rechts ist ein Wohnzimmer. Links ist ein Speisezimmer. Dann kommt eine Vorratskammer. Es fehlt das Büro und eine Veranda. Mhm. Was hört man denn? Ach ja, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, in diesem Raum mit dem alten Mann am Bett spielte diese Flötenmusik. Auch. Yes. Und dann ist dieser Lautsprecher mit einem Kabel. Das ist ein Bluetooth-Box. Also, wireless shit. Motherfucker. Ah, die Kamera vielleicht noch ausmachen. Oh, da war auch eine Kamera, ja, richtig. I guess. War da eine Kamera? Nein, da nicht mehr. Okay. Du hörst nichts. Es ist relativ ruhig. Rieche ich was? Nein. Okay, wir haben Essen. Nein, das hat mit den, guck mal, Filmen. Nein, ich überlege nur, welches Zimmer man jetzt geht. Also. Ihr seht, als ihr eintretet, könnt ihr quasi ins Wohnzimmer gucken. Es ist auch einfach so ein offener Durchgang. Ihr seht Fotos von... Ach Mist. Darf ich noch einmal kurz in dem Zimmer von dem alten Ehepaar gucken, ob da noch weitere Horrorfilme lagen? Lag nichts, nein. Okay. Wie heißt das? Basic Instinct. Verschiedene Fotos an der Wand von spanisch-mexikanischen Pärchen und den Eltern. Ihr könnt so ein bisschen mitverfolgen, dass also wie sie älter geworden sind. Das waren die Eltern, dann war es nur noch die Mutter. Dann seht ihr die Mutter im Rollstuhl. Ansonsten nichts von großer Belange in diesem Raum. Ihr seht in diesem langgezogenen Gang an einem Schlüsselbrett verschiedene Schlüssel hängen, auch ein kleines Bündel, auf dem Bojack draufsteht. Aber die ist da jetzt auf. Mit so einem kleinen schwarzen Schlüssel dran und ein Autoschlüssel für einen Mercedes. Mhm. Sowohl ein Schlüssel, auf dem Serenity draufsteht. Yes! Das ist dein Bootsname. Das Brett so. Okay, dann... Ich würde mal durch die... Ich würde mal so vom Gang so in die Türen gucken. So in die ich reingucken kann. Du, ja. Hier scheint sich niemand mehr großartig bewegt zu haben. Was dir auffällt, ist, dass im Schlafzimmer alle Schränke ausgeräumt wurden. Kleider liegen auf dem Boden verteilt. Es ist alles ein bisschen verschoben. Das Bett steht so ein bisschen schief im Raum. Gehen wir mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Ich habe eine Ahnung. Das müsste ein Success sein. And yes, it is. Okay, ja, findest Blutspuren auf dem Boden, Blutstropfen. Nicht viele, aber hier scheint gekämpft worden zu sein. Weil sie hastig fliehen wollten. Ja, die alte Frau wollte einfach nie eingepackt werden. Darf ich einmal das Regelbuch haben, bitte? Na sicher. Unterhaltet euch mal. Welchen der Räume haben wir uns jetzt schon angeschaut? Ihr wart im Wohnzimmer, den Speisezimmer habt ihr gesehen, die Vorratskammer. Seid gerade im Schlafzimmer. Das ist die 9? Die, ja, also die beiden zusammen. Und die 7? Egal, guckst du erstmal nach? Das Bad. Als ihr plötzlich hört, wie... Oh, shit! Ach, Jesus Christ. Oh, Gott. Es ist Leatherface. Dass die Wand entlang geht und vor euch steht ein Dude mit Kettensäge. Ich schieß den ab. Wie weit ist der von mir entfernt? Relativ nah. Also, hast du dir rausgeschrieben, du hast ein... Doppelflinte Kaliber 20, mein Freund. Ja, ich habe leider keine Dings, aber egal. Also Basisreichweite 10, 20, 50. Auf 10 macht sie 2W6, dann 1W6, dann 1W3. Auf 10. Also 10, 20. Ja, ich will dem einfach direkt so eine Ladung Doppelschrot ins Gesicht drücken. Oder halt irgendwie, also, ja. Gut, Faustfeuerwaffen hast du, ne? Aber keine... Ich hab nix nice. An Waffen genommen. Gut, dann... dann gib mir einen Angriff. Jesus Christ! Warte mal, kurz. Was ist dein Geschick? Warte. 60. Das ist 60, ja. Aber also man hat ja so eine Grundfertigkeit Fernkampf, Gewehrflinte. Ja, okay. Du führst. Nee, das Geschick ist Initiative. Ah. Du würdest die Ini leider nicht anführen, mein Freund. Das ist gar nicht so gut. Tja. Als er hereingesprintet kommt und... Wer steht wo ungefähr? Also ich stehe im Schlafzimmer. Wer hat sich das Bett zuletzt angeguckt? Du warst das, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich bin ins Schlafzimmer und hab das Blut da gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur nächsten Tür von dem Raum. Ich weiß nicht mal, ob ich ins Schlafzimmer mitgekommen bin, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch im Schlafzimmer, ich bin an der Tür. Okay. Ich würde es dir geben, weil du sagst, du... kommst gerade, willst den nächsten Raum betreten. Ja. Also, dir kommt ein Typ entgegen. Du siehst einfach so einen weißen Overall, den er trägt und hat so eine weiße Maske auf. Und das ist ein Erfolg. Kann ich irgendwie versuchen auszuweichen? Ja, du kannst, und wenn du unter die Hälfte des Geschicks... Ich habe 38 gewürfelt. Wenn du drunter bist, dann würde ich dir das Handgemenge geben. Du kannst deine Glückspunkte noch aufwenden, ne? Denk dran. 79. Da komme ich nicht. Kann ich? Was hast du an Glückspunkten? 45. Komme ich auf 34 runter, aber das wäre auf... Wie viel Geschick hast du? 50. Ich glaube, ich muss einen besseren Erfolg schaffen als er, damit ich ausweichen kann. Nee, du musst... Nee, das ist nur beim Handgemenge, glaube ich. Okay, das dann... Das ist Handgemenge, wenn er seinen Ausweichenwurf schafft, dann... Ja. Nee, meinen Ausweichenwurf kann ich tatsächlich nicht also schaffen. Also ich werf gegen dich. So. I didn't achieve anything und es würde auch nicht helfen, wenn ich Glückspunkte aufwende. Ich habe eine 38. Wenn du deine Glückspunkte aufwendest, kommst du auf 34, aber das ist quasi nicht der Ausweichenwert, aber ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Also wenn ich einfach unter 38 komme, dann würde ich es schaffen. Genau. Okay, dann mache ich das. Definitiv mache ich das. Ich gucke das eben nochmal kurz nach. Muss ich aufwenden. Lalalala. 50 Geschick hast du, ne? Ja. Ja, dann müsst ihr unter 25 kommen. Okay, du. Ich habe einen regulären Erfolg. Du bräuchtest auch einen regulären Erfolg, um es zu schaffen. Das kann ich leider nicht. Wenn ich meine Glückspunkte ausgebe, schaffe ich trotzdem keinen Erfolg. Okay, dann bewegst du dich auf die Tür zu und der Dude kommt mit der Kette. Ah. Wow! 16 Punkte Schaden, als dir die Kettensäge. Wie sieht's mit deinen HP aus? Okay. Weißt du, was du für Werte haben musst, um 16 Treffer wegzustecken? Tja. I'm sorry, Bro. Kannst du nicht. Du kannst maximal mit den Anfangswerten 15 kriegen. Der Raum füllt sich mit Blut und Blut. Ihr hört von einer Kettensäge durch Fleisch und das, als sie durch den Knochen geht, als er auseinanderdriftet. Das brächte mich zu dir. Willst du nicht wissen, was ich für ein Geschenk für Kettensäge habe? Ja, bitte. 50. Ich würde tatsächlich auf den Dude zulaufen, einfach um halt quasi die Margin für Error halt zu minimieren. Und dem einfach das Ding, also ich denke mal, hängt... Du bist, wenn du aus der nächsten Reichweite schießt, was, also du bist in nächster Nähe, dann kriegst du einen Bonuswürfel. Das ist schon mal nice. Ein W10, das ist quasi wie Advantage bei Dingens. Den ja, dann schieße ich, Digga, ich schieße dir einfach im Kopf. Mit dieser Schrotflinte. Bonuswürfel? Ja, warte, also ich bin bei 49, das schreibe ich mal kurz auf. Achso, ich kann einfach den. 905. 44. Und dann. 37 Punkte habe ich. 25 muss ich schaffen. Jetzt muss ich kurz rechnen. 9, 19, 10, dann gebe ich mal ein bisschen Glück aus. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurz, Quickness. Ja, dann ist es ein geschaffter, ein Success. Okay. Ich nehme an, du pumpst beide Ladungen rein, ne? Ja. Alles klar. Auf jeden Fall. Dann gib mir deinen Schaden. Sind das dann 2x2 W6? Wenn ein Schuss ein W6 ist, ja, dann yes. Ein Schuss ist ein W6, also 2W6. Nee, 2W6 ist ein Schuss. Ah, also ja. 4W6. Geil. Komm. Alter. Double Snicker. Double Snicker ist auf jeden Fall, aber es sind trotzdem 12, 13. Okay, er hat 12 Trefferpunkte. Ja! Fick dich! Du stürmst auf ihn zu und dir reißt die Schulter nach hinten weg. Du strauchelst ein bisschen, als du siehst, wie er gegen die nächste Wand fliegt, die Kettensäge auf den Boden sich dreht und dann durch sein Bein durchsägt. ja, was tut ihr? Ich bin zu Tobi. Der kannst du nicht mehr viel machen. Ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer? Zu einem von den zwei Teilen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße. Beruhig dich. Ah, okay. Ist mir scheißegal, was mit deinem Kumpel ist. Ich verschwinde. Das ist immer noch mein Cousin und der ist jetzt... Jetzt habe ich zwei halbe Cousins. Alter, der ist tot. Alter, das ist hier nicht irgendwie... Ich lade die Schrofelte nach. Ich hau ab. Und dann laufe ich ihm hinterher. Okay. Wo geht ihr hin? Zur Serenity. Alright. I guess? Ja, nein. Warte. Nein. Also ich laufe hin und sage, hey, wow. Horrorfilm-Klischee. Im Wasser ist irgendwo Jason. Nein. Und so, da sind die Kanus am Steg, ne? Ich laufe schon bis zum Steg. Kanus am Steg, ne? Ja. Sind die mit dem Seil festgemacht? Ja. Ich ziehe eins der Kanus, versuche das auf den Steg zu ziehen. Ihr seht, wie hinten auf dem Helikopterlandeplatz etwas raucht, schwarzer Rauch, der aufsteigt. Du ziehst eines der Kanus ran. Ja. Yes. Machst du. Ist vernünftig. Ist ein vernünftig. Kanu. Ist ein Paddel drin. Nein. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, aber in irgendeinem von den ganzen Filmen kann Jason, der ist halt im Wasser und dann holt er die aus dem Boden. Fucking. Wir müssen irgendwie durch den Wald. Mit irgendwas. Und auf dem Helikopterlandeplatz ist gerade steigt Rauch auf. Mhm. Scheint etwas zu brennen. Ist mir egal. Stark schwarzrauchend. Okay, aber was machen wir jetzt? Okay, weißt du was? Lass uns zu dem Haus, zu diesem kleinen, wo wir das Vieh gesehen haben. Und dann? Ich weiß nicht, dann kommt der nächste Typ an mit einer... Mit einer Mistgabel oder was? So einen Film gab's nicht. Doch! Die tödliche... Mistgabel? Ja, was weiß ich? Wie heißt das Ding? Vogelscheuche oder so? Bah! Okay. Wir hätten uns diesen Was passiert? Chop. Alter! Okay, die wollen, dass wir das sehen. Der will, dass wir das sehen. Deswegen hat er uns diesen scheiß Chip da gelassen bei dem scheiß Laptop von einem zweigeteilten Cousin. Also. Musstest du das jetzt nochmal sagen? Müssen wir uns das weiter angucken? Er will, dass wir es sehen. Und er hat eine Spur gelegt. Also gehen wir weiter und gucken uns den Scheiß jetzt an. Ja, okay. Ich will wieder zurück zu meinem fucking Bulldozer. Mein kleines Planierräubchen, du weißt schon. Wir sind schneller, wenn wir laufen, oder? Nein, ist mir egal. Ich setze mich in diesen Stahlkäfig und fahr dahin. Ich setze mich auf den Stahlkäfig. Okay. Wohin geht es? Zu dem kleinen Haus, wo wir Mr. Albino gesehen haben. Alles klar. Ja, wie ihr losfahrt, seht ihr an der Seite des Hauses, aus dem ihr eben gekommen seid, hinten am Schlafzimmerfenster eine Kamera stehen auf einem Dreibein. Hat einer dahingestellt? Am Schlafzimmer, am Fenster. Okay! Ihr seht, was gerade passiert ist. Kannst du das bitte löschen? Gute Idee. Ja, ich lösche das. Ich lösche das von der Kamera. Das triggert sie vielleicht. Und dann nehme ich die Kamera mit. Okay. Nice. Gut. Diebstahl. Da oben war das. Alles klar. Gut. Ja, da, wo wir den Grüngott gesehen haben. Copyright. Nur der Sponsor. Ihr kommt an eine Scheune, so ein kleines Lagerhaus. Wenn da jetzt ein Typ mit Clownhandschuhen drin ist, ne? An der Tür steht nur einer, bitte. Nur einer, bitte? Only one. Nein. Nein. Was soll das? Ich drück die Tür. Ich drück die Tür ein! Reiß die Scheune ein! ohne Scheiß wollen wir da reinfahren? Sind das Holzhäuser? Ja. So Holzscheune, ne? Ja, dann fahr ich da rein! Ja, fuck them! We them boys! Halt dich hinten dran fest! Ich sitze oben drauf, das Ding ist durchgeladen. Ja, Only one for my ass. Fuck these guys. Ihr kommt in eine große Halle, also in den Scheune. Scheinwerfer in jeder Ecke. Und seht in der Mitte ein Set aufgebaut. Seht den Boden ausgelegt mit Zeitungen. Ihr seht zwei Sofas, die so ein bisschen rectangular zueinander untergebracht sind. Und ja, die sind alle mit Stoff überworfen, mit weißem Stoff. Die Sofas? Ja. Das ist Funny Games. Mhm. Es liegt eine weiße Axt. Nein, das ist American Psycho! An der... Oh ja! Dings angelehnt an einem der Sofas. Schöne Axt mit einem Stahl... puren Stahl, Blatt. Bestimmt der weiße Stoff. Fütter mich mit einer kleinen Katze! Und ich fahr die scheiß Scheinwerfer um! Kannst du mit einer Axt umgehen? Nein! Kannst weiß ich nicht. Ja doch, wahrscheinlich besser als du. Schweres Gerät, also... Nein, aber ich kann tatsächlich so ein bisschen mit Nahkampf umgehen. Nimm die mal mit! Ich muss einmal ganz kurz... Gib sie mir hier rein! Ich verlasse dieses Fahrzeug nicht! Ich hab mich so fest so... Ja, wie ihr euch hineinbewegt, hört ihr durch Lautsprecher wieder einmal dieses ja. Und plötzlich kommt und dann läuft Hip to be Square durch. Ihr macht das komplette Ding platt? Ja. Ich bin zu jung für diese Reference. Hast du den Film nicht gesehen? Sorry. Ist es American Psycho? Den habe ich gesehen. Ja, Mann. Das ist American Psycho. Mhm. Und der spielt ja. Hip to Beast. Okay. Den Song habe ich, den hab ich gerade nicht im Kopf, aber den Film kenne ich. Naja. Die Szene ist so weird. Naja, Props an Christian. Macht das komplett platt und ja, du zerschlägst wieder die Box. Gib mir die Scheißachs. Nothing more happens. Was passiert? Wir waren zu früh hier. Wo ist Jim? Jim. Was ist damit hier? Da ist auch noch ein Haus. Hey! Mopsgeschwindigkeit! Ja, ihr kommt an ein weiteres Haus. Ihr seht, zu diesem Haus führt eine kleine Rampe hinauf. Wie praktisch! Die kommen damit nicht hoch, weil die Steigung ist zu groß für den Motor. Ist eine Rollstuhlrampe. Oh fuck. Hier geht hinein. Oh! Oh nein. Okay. Die. Was ist das? Frau Gonzalez. Misery ist das. Ja, aber Frau Gonzalez. Also jetzt müssen wir tatsächlich ich muss aus dem Bulldozer raus, um da reinzugehen. Ja. Achso, hier ist Rampe. Gut. Ihr geht rein. Ihr kommt in ein Foyer. Es ist dunkel eingerichtet. Es steht eine Massivholzkommode drin. Viel Raum, um sich mit einem Rollstuhl zu bewegen. Mhm. Ihr seht auch Spuren im Boden. Ihr hört aus einem Raum vorne TV. Küche und Bad. Yes. Die 5. Aus der 5 hört ihr ein TV. Dann gehen wir da doch mal hin. Ja, ihr kommt in ein Wohnzimmer. Ihr seht in einem Rollstuhl sitzend eine ältere Frau, die vor dem Fernseher geparkt ist, auf dem eine mexikanische Telenovela durchblärt. Ja, super, sie ist tot, wo ist ihr Sohn? Ihr seht auf dem Sofa ein, das Mädchen sitzen. Dass ich angefangen habe? Den Kopf. Ja. Schwer atmend und große Doppelglastür führt auf die Veranda raus. Er kommt rein, als ihr so in das Blickfeld der Alten lauft, wirft ihr euch einmal so einen Blick hoch und guckt weiter TV. Kennst du das? Bates Motel, aber ist es wahrscheinlich nicht. Glastür. Mädchen atmet? Ja. Was ist mit dem Arm? Gebrochen. Immer noch noch der offene Bruch. Yes. Ich habe keine Ahnung. Ich mach. Ohrfeige sie. Scheint deliriös zu sein. Ich horch erst. Also ich. Du hörst, wie sie was sagt, verstehst es aber nicht. Ist nicht deine Sprache. Kann ich erkennen, was für eine Sprache das ist? Scheint sich um was Skandinavisches zu handeln. Schwedisch. Norwegisch, Dänisch. Das sind alles skandinavische Länder, ja. Ich versuch's mal. Sie sagt, that border in the horns. That border in the horns. That barn in the horns. Immer? That barn in the horns. Ja. Ja. Horn. Die Bahn. Das Badezimmer. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall auf ewig diese Flinte angelegt und sobald ich irgendwie irgendwo was höre. Ist der Rollstuhl von der Alten verkabelt? Nee. Irgendwo? Ganz normaler Rollstuhl. Keine Bomben drin, kein elektrischer Rollstuhl. Guck dich an. Guck wieder auf den Fernseher. El Diablo está aquí. So viel Spanisch kann ich. Ja, ich auch. Aber El Diablo está aquí. Irgendetwas ist in diesem Haus. Der Teufel. Ja, oder das, was auch das Mädchen sagt. That born in horns. Vielleicht heißt das auch, der Teufel ist hier. Es gibt noch 3 weitere Türen. Schlafzimmer, Küche und Bad. Plötzlich hört ihr eine Flöte spielen. Wo ist diese Scheißbox? Gib mir einen Wurf auf Verborgenes. Ja! Nein! Kann ich einen Hörncheck würfeln, um zu pinpointen, von wo sie kommt? Nein. Scheint da zu sein. Vielleicht ist dieses verfickte Flötentier hier. Okay, dann. Stell mir die nächste. Glasveranda. Fucking hell, Schlafzimmer. Okay. Ich geh so. Stell mich da vor. Nee. Ja, wart! Ja, wart doch mal! Ja. Mach die Tür auf. Ist ein Bett. Es scheinen 2 Personen in diesem Bett zu liegen. Lange schwarze Haare. Weißes Nachtgewand. Ring oder was? Beide lange schwarze Haare. nehme mal so die Klinge von der Axt und ziehe mal so die Bettdecke weg. Oder liegen die einfach auf dem Bett? Nee, die liegen unter der Bettdecke. Ja. Sollte ich mich bewegen, ich drücke ja. Ja. Ziehst die Bettdecke weg und wie du siehst, dass die Bettdecke über die Arme rutscht, springen die beiden auf und werfen sich auf dich. Ich schieße! Ich fürchte, die haben eine höhere Geschicklichkeit als ich. Ich habe meine Action gehalten. Warte. Ich komme gleich zu dir, Henne. Gib mir eine Sekunde. Oh Gott, das will ich gar nicht. Wer weiß, was da wird. Das sind die Axt-Zwillinge aus fucking Shining, Mann. Spiel mit uns! Okay, Spiel mit uns für immer! Du hast zwei Schüsse geladen. Ich habe die neu geladen, ja. Okay. Was hast du für eine Geschicklichkeit? Wen fragst du? Ihn. Ich hab 60. Du hast 50. Sie haben 70. Hui. Weil du aber gesagt hast, du. Sobald die sich bewegen, sobald sie sich bewegen, pumpe ich die halt voll. Würde ich dir den ersten Wurf geben. Jagst du beide Kugeln rein? Volles Rohr. Okay. Ist halt, ja, also, ja, entweder treffe ich einen oder wenn ich halt so, wenn das, wie heißt das, das Schrot halt streut, also ich treffe, was ich treffe, sag ich so, ich lasse dich das rulen. Du hättest Nachteil, also mit dem Bonuswürfel, der zum Nachteil gereicht, das haben wir vorhin nicht gemacht, deswegen mache ich es jetzt einfach. Dadurch, dass du beide Schüsse abgibst, hättest Vorteil, dass du so nah dran bist, also gleicht sich das aus, kriege ich einen normalen Wurf von dir. I see. Yeah. Ja, 15. Ja. Wie viel brauche ich? Nee. Du brauchst 25. Ich bin bei 41. Das sind zwei. Nein. Doch, du, dann hättest du nichts mehr. Stimmt, das würde genau passen, ne? Ja. Fuck. Ja, ey. Irgendwann ist es halt Glück vorbei. Ich bin jetzt glücklos, aber der trifft. Okay, würfel deinen Schaden. Spring mir quasi in den Lauf. Für den ersten Schuss. Ja. Und den zweiten und wir teilen auf. Oder du sagst, du willst auf eine draufhalten. Nee, ich denke mal, ich habe mich halt so mittig da vorgestellt, wenn die halt beide jetzt da hochspringen, dann streut's. Ich geb dir die erste, die dir am nächsten steht, sitzt, liegt. Okay, puste ich die ja schon um. Mhm. Das wären 9. Es reicht nicht. Ja, dann puste ich sie ja jetzt um. Oh, Alter, warum krieg ich den denn nicht mal hin? Das ist ein Elf. Ja, ein Schuss. Puff. Um sicher zu gehen, dass du das Richtige machst, gleich nochmal. Puff. Und du siehst, wie ihr einfach hier so der Arm freigelegt wird und sie zur Seite wegfällt. Und die andere dich angreift, hat ein großes Messer in der Hand und springt dir entgegen. Ich schreie nur, hey Diablo, es doy mi! Das ist ein guter Erfolg. Du müsstest auch einen guten Erfolg würfeln, um nicht getroffen zu werden. Genau. Auf Geschicklichkeit? Hast die Hälfte von Geschicklichkeit. Also muss ich eine 12 oder sowas würfeln. Ja. Gibt es unten nicht ein Ausweichen? Ja, Ausweichen gibt es, aber das gibt es als Skill. Die Hälfte von Geschicklichkeit, genau. Ja, ich gebe 7 Glückspunkte aus und damit komme ich auf die Hälfte meiner Geschicklichkeit. Ich habe eine 20 gewürfelt. Okay. Was hast du Geschicklichkeit normal? 50. Sie ist immer noch um einen Erfolg besser als du. Sie hat einen guten Erfolg und du hast einen Erfolg. Du musst. Nee. Ja? Ich habe 20 gewürfelt. Mhm. Ich bin unter 25. Jetzt gebe ich 7, dann bekomme ich auf 13. Runden wir auf oder ab? Mit 12,5. Ich gönne es dir. Okay. Ja. Damit schaffst du es. Sie springt dir entgegen. Du siehst die Klinge schon kommen. Als der erste Schuss fällt, der zweite. Pff, pff. kurz hintereinander. Du dich zur Seite wegdrehst, packst ihren Arm und pinnst sie, wirfst sie auf den Boden. Okay. Was tust du? Da die uns wahrscheinlich weiter angreifen werden, verblätte ich eins mit der Axt. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken, was denn für einen Schaden das macht. Wo ist sie denn? Ich hatte sie doch vorhin hier. Messer, nein. Wie kann ich eigentlich mit diesen Glückspunkten haushalten? Du kannst sie ausgeben, bis du sie ausgegeben hast. Erfolg. 1W8 plus 2 plus Schadensbonus. Mhm. Also ist es ein Erfolg? Mhm. Shit. 4. Alright. Würde uns zum Anfang der Initiative bringen. Du müsstest nachladen. Deine Action dafür aufwenden. Ja. Oder du tust sonst was. Sie ist allerdings erst dran und springt dir nochmal entgegen. Mhm. Das ist eine 97. Ich würde mal sagen, das hat nicht geklappt. Ich weiß, ich müsste jetzt nachgucken, ob das ein kritischer Erfolg für sie, kritischer Misserfolg für sie ist oder nicht. Oh, stimmt. 96 bis 100, alles klar, ja. Sie ersticht sich selber aus Versehen. Huch. Falsch gezielt. Oh. Alles klar, ja. Sie springt auf und versucht dir entgegen zu springen, rutscht nach hinten auf Teilen ihrer Schwester aus und klatscht auf den Boden. Das Messer springt nach vorne weg. Deine Initiative. Dann laufe ich zu ihr. Sieht ihr jetzt auf dem Boden, ne? Aber musst du nicht nachladen? Wenn ich schießen will, ja. Ja. Aber ich gehe einfach zu ihr und kloppe einfach von oben den Flintenstock, den Dings in Kopf. Gib mir einen Wurf auf Handgemenge. Hab ich da einen Advantage drauf, weil sie liegt? Ja, komm. Ja, warum nicht? Einfach für Flavor. Yay. Du darfst den Zehner übrigens wieder würfeln, ne? Hat er. Achso, was? Also die Zehnerstelle tatsächlich. Oh! Echt? Ja, ja. Alter, dann würfel den Zehner nochmal. Boah, dann hätte ich ja wahrscheinlich nur. Achso, dann war der bei einer 8. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich nur halb so viel Glück ausgeben müssen. Wenn die Leute einem nicht hören. Das ist ein Erfolg! Alles klar. Gib mir einmal den Schaden. Wie willst du es? 1W3 plus 1 plus. Deinem Schadensbonus. Also wird gehandhabt wie ein Schlagring. Das sind dann 3. Okay. Ja. Knockst sie aus. Sie liegt ein bisschen zitternd da, aber scheint erstmal weg zu sein. Mach sie ganz weg. Die ganz weg. Ich hab schon auch diesen Bonus. Ich hab schon 3 Kills heute. Oh, gut. Ja, das ist ein Erfolg. Okay, dein Schaden bitte. Oh, gerade so. Was, nee, nicht gerade was nutzt so. Du denn? Ja, die Axt natürlich. Die Axt, ach ja. Ich bring das Mädchen um. Das sind nochmal 4. Will ich den Weißen hingehen? Was hast du gewürfelt? 2 plus. Okay. 2 plus 2 sind 4. Ja. Sie atmet noch, aber sie scheint sich nicht bewegen zu können. Also du hast wohl... Das reicht mir. ...etwas getroffen. Ja. Du siehst, wie einige Muskeln noch Spelsen sich bewegen. Spastisch zucken. Genau, danke. Alter. Alter. Lass uns gehen. Möchtest du es beenden? Ist das das, was du sagen willst? Erst nach, damit noch ein bisschen mehr Gewicht drauf ist, aber dann hau ich das Ding nochmal. so genau so da, wo Atlas und halt, also klar. Einfach Feierabend. Du gehst aus dem Raum, du hörst ein. Nee. Und ja. Und dann trete ich sie noch weg. Ist halt, warte, ich warte an der Tür, drehe ich mich um, bis das beendet hat. Mhm. Vorhänge hier irgendwo. Wie Vorhänge? Gibt es hier Vorhänge? Gibt's? Ja, ja. Ist die Scheißkamera. Ach so, du meinst du? Nein, die Vorhänge sind auf. Okay, keine Kamera. Nein. Und das filmt ihr nicht? Okay. Are you not entertained? Und dann wieder zurück in die fucking Wohnstube. In die Wohnstube. Mhm. So groß bei Mama. Ja. Der Diablo ist weg. Die Omo guckt immer noch auf den, ja, ja, auf den Fernseher. Und das Mädchen. Was sagt die? Sagt die noch was? Immer noch, wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Okay. Sie guckt auf den Fernseher, dann macht sie den Fernseher kaputt. Sie sagt, der Teufel ist hier und guckt auf den Fernseher, macht den scheiß Fernseher kaputt mit meiner Axt. Okay. Ich mach den Fernseher kaputt. Du machst den Fernseher gut. Kaputt. Gut. Wenn ich nichts. Hey, wir haben noch einen Raum. Zwei sogar. Bad und Küche. Oh, fuck. Ja. Findet ihr nichts weiter außer die Spuren des täglichen Lebens. Wenn sie sagt, der Teufel ist hier, sind wir in der Hölle. Weißt du, was dich aus der Hölle führt? Glückseligkeit. Vielleicht meint sie auch das Mädchen. Hab ich Empfang? Gibt es im Wohnzimmer, sind da Vorhänge zugezogen? Nein. Ist da irgendwo ein roter Punkt von der Kamera? Nein. Wir sind jetzt hier hinten. Wir sind da. Ja, ja. Wir sind da. Nee, da. Nein, Alter, wir sind da. Das war das war das Lagerhaus, was du gerade gezeigt hast. Das ihr platt gemacht habt. American Psycho. Da war American Psycho. Wir sind da. Sind da zwei Häuser? Ja. Wir können ja mal oben in ein anderes Zimmer rollen. Wer ist der Teufel da nicht? Wer ist das Mädchen? Ich weiß es nicht. Wieso verschwinden wir nicht einfach? Weil das Boot immer eine Falle ist. Paddelboote sowieso. Ja, aber das Motorboot. Glaubst du, sie zersägen meinen Freund und lass uns mit dem Motorboot abhauen? Vielleicht denken die überhaupt nicht so weit. Ich weiß es nicht. Doch, vielleicht schon. Okay, wir machen es nicht, weil es ein Horrorfilm-Klischee ist. Und weil wir offenbar in einem richtig abgefuckten Sektenkult sind. Gut, nehmen wir uns das letzte Haus vor. Wir kommen wieder, Oma. Ja, genau so. Okay. Kommen wir wieder? Weiß ich nicht. Vielleicht war es die Oma. Vielleicht war die Oma der Teufel. Hack den Kopf ab. Nein. Genug gehackt. Ihr geht zum letzten Haus in dieser Reihe. Tür ist abgeschlossen. Eigentlich so, schon. Darwin Award. Was? Ja, du willst sie aufmachen? Aufbrechen? Also ist sie... Sie ist abgeschlossen. Sie ist einfach nur abgeschlossen? Ja. Es ist eine Holztür. Das ist eine amerikanische Holztür, ja. Oh, das ist wichtig. Wenn sie American ist, darf man sie nicht kaputt machen. Kann man in die Fenster gucken? Mhm. Ich würde gerne in ein Fenster gucken. Aber... Nicht so, oh, was ist denn hier, sondern eher so. Ich bleib bei der Tür. Okay. Scheint ein Wohnhaus zu sein. Nichts special drinne. Gehst um die Ecke, kommst an eine Verandatür, auch die ist abgeschlossen. Scheint nichts specialiges zu sein, wir können wieder gehen. Wollen wir durch die Scheibe gehen? sicher als durch die Holztür. Machen wir die Verandascheibe kaputt. Nein, das mache ich. Du erschießt dich noch eines Tages. Du schießt dir noch das Auge aus. Ich halte sie so zu ihm den Lauf. Klar. Ja. Das ist ein zweistöckiges Gebäude. Na geil. Unten befindet sich Wohnzimmer und ein Büro und so. Aber nichts Specialiges. Nichts Specialiges. Wollt ihr nach oben? Warte, lass uns überlegen, was könnte hier sein? Okay, was könnte hier sein? Zweistöckiges Haus, unten ist nichts, Treppe. Amityville. Amityville. Blair Witch Project. Freddy Krüger. Wir hatten Michael. Leatherface und Jason in einer Person irgendwie, das hat er nicht richtig geguckt. Der Subtle Diss. Was? Nein, wir sind nicht gegen dich. I love it. Michael kann dir sein. Oder ein... Chop, chop. Ja, wir gehen hoch. Willst du vorgehen? Fucking hell, dann geh ich halt vor, du. Das war eine Frage. Nein, ich will nicht vorgehen. Wenn du mich schon so fragst. Aber jetzt hast du es gesagt. Okay. Ihr hört das Glucksen eines Kindes. Du bist so ein Pimmel, ne? Rosemary's fucking Baby. Wir haben Rosemary's Baby vergessen. Warum müssen wir diese ganzen Szenarien überhaupt abarbeiten? Können wir nicht einfach gehen? Ja, dann lass uns... Weißt du was? Das ist mir... Ohne Scheiß! Mir reicht's! Ich geh zum fucking Steg! Ich verpiss mich! Und wenn ich mit dem Boot untergehe, ist mir egal, lass mich einfach von Jason irgendwie unter Wasser ziehen. Ich hab die Schnauze voll hier. Bei Kindern ist es vorbei. Ja. Dreh mich um. Mach doch deine Scheiß-Show hier. Ich hab dein Spielzeug kaputt gemacht. So, kommst du mit? Ja. Gut. Tut mir leid um deinen Cousin. Um beide Teile. Das ist Jim. Jim ist wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen oder so. Wohin geht es? Ich geh zum Steg, ey. Okay. Fucking hell, das ist wahrscheinlich das nächste Szenario. Die Kanus sind weg. Du gehst raus, ja. Läufst runter an den Strand und siehst aus der Entfernung schon eine Figur auf dem Steg stehen. Wie du näher kommst, siehst du hellweiße Haut, lange Ohren, eine lange Nase, tiefschwarze Augenhöhlen und neben ihm mit der Hand drauf steht ein Gewehr. So, okay, da hinten! Was wird's jetzt? Vielleicht müssen wir es doch durchspielen. Svenska, ja, jetzt gedei, weiß ich nicht. Was macht ihr? Ich rufe ihm die Sachen zu. Ja? Er reagiert nicht. Nein. Du siehst, wie er den Kopf dreht und sich die Ohren noch klarer aus dem Hintergrund abheben. Ja, ist schon klar, du bist der Teufel mit den Hörnern und den Ohren und so. Was will er? Steht irgendwo, sieht man, weil da hinten ist ja der, ist ja das Motorboot. Steht da auch so ein Dude? Auf dem Boot? Nee, oder bei dem Boot irgendwie. Also, das Motorboot ist auf dem See. Wenn ihr da hinkommen wolltet, müsstet ihr eines der Kanus nehmen oder hinschwimmen. Ah, ich verstehe. Ja, gut. I didn't get that. Okay. Und der Goblin steht auf dem Steg. Troll 2 war ein richtig schlechter Film. Der hat ein Gewehr. Mhm. Der kann damit wahrscheinlich besser umgehen als ich. Was passiert? Entscheidung. Lass uns das Haus klären und dann zurückkommen. Wir kommen nicht an den Rand. Ich gehe weiter auf ihn zu. Hm. Was mit dir? Bis ich direkt vor ihm stehe. Ohne, also so nur so wie ein Holzfäller, der gerade irgendwie und guck, was sobald er anfängt, sich zu bewegen, bleibe ich stehen. Okay. Ich bleib ein bisschen, ich bleib hinter ihm, aber mit ein bisschen Abstand und versetzt. Was mit deiner Schrotflinte? Die ist geladen. Okay. Wie ihr näher kommt, seht ihr, dass sich der Kopf etwas hebt und er macht einen Schritt nach vorne. Macht noch einen weiteren Schritt nach vorne. Ich drehe mich einmal nach hinten und sind da noch mehr? Nein. Hm. Zieht das Gewehr hinter sich her. Macht einen weiteren Schritt nach vorne. Was für ein Film ist das, Tommy? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer kennt ihn nicht? Ja, keine Ahnung. Macht einen weiteren Schritt nach vorne. Komm mal zurück. Geht auf dich zu. Ja. Du hörst. Ey, Alter, geht's dir nicht gut? Was ist die Sache mit dem Gewehr? Was passiert? Ey, ich bleib stehen. Ja, er steht euch jetzt quasi gegenüber. Hört sich ein bisschen an wie Darth Vader von hier aus. Als er die Arme hebt und dir entgegenfällt. Mir entgegenfällt? Schlägt die Arme um dich herum. Wie groß ist der? 1,90. Darf ich reagieren? Ja. Okay, das lasse ich natürlich nicht zu. Ja, was passiert? Hm? Schubst ihn nach hinten? Ja. Gib mir einen Angriff auf Nahkampf. Das ist mal ein. Wie war das, wenn er unter. Critical. Ich habe einen Critical Success. Ich habe nachgewürfelt. Okay. Ja, vergiss es. Schafft er nicht. Schafft er nicht? Schubst ihn nach hinten. Er strauchelt. Nimmt das Gewehr mit und fällt über den Pier ins Wasser. Ich lauf zu ihm hin. Das ist vielleicht Jim! Wie? Ich renn zu dem hin. Hm? Ist er sehr. Holst du ihn aus dem Wasser? Ja, okay. Ja, okay. Und dann zieh ich an der Maske. Du siehst, wie so ein bisschen weiße Schlieren auf dem Wasser erscheinen und. Ziehst am Kopf und ja, ziehst so eine Fleischmaske von ihm runter. Und es ist Jim. Okay, können wir jetzt verschwinden? Ist er wach? Wie ist er? Ist nicht ansprechbar, also er ist scheint deliriös zu sein und einfach nicht bei der Sache zu sein, aber er scheint euch zu erkennen. Okay. Und ihr seht jetzt auch, dass durch die Hand eine Schraube führt, die mit dem Gewehr verbunden ist. Ach du Scheiße, kann ich schwer ohne Werkzeug. Ohne Werkzeug ist schwer. Hack ihm doch einfach die Hand ab. Ja, hack du ihm doch die Hand ab. Hacken ist vorbei für heute. So, wo ist dieses scheiß Kanu? Verfickte Scheiße nochmal. Scheiße, Mann, scheiße. Ich nehme nie wieder so Ferienjobs an, ehrlich. So, wo ist das Kanu? Am Pier. So. Zwei Kanus. So, zack. Hier, passen wir alle drei in eins? In zwei? Ja. Okay, wir machen die aneinander fest. So, und wir paddeln jetzt. Und wenn ich darüber schwimmen muss. Wie weit ist das Boot entfernt, das Motorboot? 50 Meter. Lieber ertrinke ich, ehrlich. Okay, wir packen Jim in das einzelne Boot. Warum? weil wir in, wenn, falls ein Boot angegriffen wird, können wir das besser verteidigen, als wenn Gott, wir beide... Im Himmel, es ist dein Kumpel. Dann es bitte. Ja, ist Tobis Kumpel. Dann halt, okay. Ja. Ja, dann verteuen wir Bode. Fahrt heraus zur Serenity. Sobald ich irgendwo eine Eishockeymaske aus dem Wasser aufkomme. Ja. Ihr fahrt an das Boot heran und steigt über, helft so ein bisschen miteinander Jim rein zu zwingen. Und seid bereit, den Anker zu lichten. So, ich guck mir erstmal den Motor an. Mhm. Sieht okay aus. Da ist ein Motor drin. Schlüssel steckt. Du spürst, ihr werdet zurückgehalten. Ah, geil. Haben wir den Anker nicht gelichtet? Hab den Anker nicht gelichtet. Kannst du den Anker mal ein bisschen lichten? Ich bin kein Matrose. Ist das ein E-Anker? Geht der von alleine hoch? Das ist ein E-Anker. Du musst händisch, ziehst du an der Kette. Du spürst, es ist ein bisschen leichtgängiger, als du so einen Anker erwartet hättest. Und wie du ziehst, wie halt, du stopp, ziehst. Halt, stopp, stopp! Ja, ich stoppe. Ist das eine Kette? Ja. Können wir die irgendwo losmachen am Boot? Gibt es da irgendwie einen Mechanismus, um die Kette loszumachen? Ich würde sagen, sie ist festgeschweißt. Okay, ich hack die Kette durch. Und ich schieße die Kette durch. Gute Idee. Da, wo die Kette so aus dem Boot quasi raushängt, damit ich nicht ins Boot schieße, schieße ich die Kette ab, ey. Mhm, okay. Einfach puff. Würde ich dir so geben. Gib das. Okay. Wir hauen ab. Und dann lade ich sofort nach. Fick dich, Jason! Ja, und... Gib dir Stoff und jagt über den See. Dahin, wo wir gefrühstückt haben. Dahin, wo ihr gefrühstückt habt. Um Mittag zu essen. Tut dort was? Oh, fuck. Anlegen? Mit welchem Anker? Wieso? Um an einem Steg anzulegen, brauche ich keinen Anker. Ich weiß. Von mir aus jag ich das Ding auf den Strand, ist mir egal. Ist da Regis 3? Also es waren 10 Häuser oder so, die da waren, ne? Ja. Sind irgendwie Leute unterwegs? Scheint. Ja, ist das ruhige British Columbia-Leben. Du alter Psycho. Wir sind in Wirklichkeit noch in dem RV. Wir schieben nur den übelsten Trip, weil ihr alles bei der Tasche genascht habt. Ja, dann gehen wir mal an Land, I guess. Ja. Mhm. Wir lassen mal Jim kurz hier unter Deck liegen. Kann sich eh nicht Können bewegen. Wir den nicht mitnehmen? Muss du tragen. Halt, stopp. Gibt's da irgendwie einen Schraubenzieher an Deck oder sowas? Ja. Ja, super. Dann schraube ich erstmal schon mal das Gewehr ab. Okay. Ist das ein geileres Gewehr? Das ist eine Flinte. Ja. Hat ein Loch in der Hand jetzt. Ja, versuche ich so gut wie möglich zu verbindet ihr und springt gemeinsam runter und begebt euch in das Dörflein. Ja. Tut was. Ich zur Polizei. Okay. Gibt's da eine Wache? Nein. Ein Sheriff's Office, ja, irgendwas. Nein, Deputy. Nein. Aber ihr findet Leute, die euch hilfreich zur Seite stehen. Mhm. Kann ich Familienfotos sehen von Ihnen und die Frau? In welchem Haus wohnen Sie? Gibt es da Videokameras? Ja, ihr werdet sofort aufgenommen. So, ihr seht ganz schlimm aus. Können wir euch helfen? Und bliblablub. Und ihr gebt so eure Story zum Besten. Und es werden gleich ein paar Telefonate durchgeführt. Und kleiner Zeitsprung. 2 Wochen später, ihr findet euch in einem Gefängnis. Die Zeitungen schreiben groß von einer Mordserie. Beweise liegen überall verstreut. Ihr seid auf den Mordvideos zu finden. Ja. Und... Halt, sind wir? Nur auf einem. Das reicht. Oder? Warte mal. Das eine hast du gelöscht. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall finden sich eure Spuren all over the place. Und welchen Richterspruch ihr bekommt, das sehen wir in einer anderen Folge. Und hiermit beende ich die Session. Nice. Ha, damn. Ihr habt noch auf den großen Bang gewartet, ne? Ja. Du bist einfach ein kleiner Lümmel, bist du. Vielleicht hätte es dir noch gegeben. Nee. Es gab, ihr seid an vielen Sachen vorbeigelaufen, die ja, nicht, also. Gut. Hätten wir von Anfang an einfach mit Mut abhauen können? Ja. Siehst du? Jesus Christ! Jetzt hat er die Kamera. Jetzt muss ich mich ein bisschen nach rechts verschieben. Ne? Du wolltest dann selber nicht mehr. Du sagst, ich hätte einfach abhauen sollen, ey. Der hätte dich erschossen. Ja, ganz ehrlich, wir hätten einfach unsere persönlichen Sachen suchen müssen, um dann abzuhauen. Aber wer denkt in so einer Situation daran? Seid ihr ein bisschen sad, dass es jetzt keinen Payoff für euch gab? Nö. Ganz im Gegenteil. Naja, doch schon ein bisschen. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Nein, gib ihm das nicht. Gib ihm das doch nicht. Wenn wir fertig sind, dann können wir noch mal kurz reden. Die Zeitungen berichten auch, dass ein Pärchen weiterhin verschollen gilt. Dass im Keller von, ich glaube, Maggie Fitzgerald zwei Leichen gefunden wurden, die eines alten Mannes, der sich den Fuß abgetrennt hat, sowie der einer jungen Frau, die wohl über eine Kaiserschnittgeburt ein Kind bekommen hat. Von dem Kind ist weiterhin keine Spur zu finden. Außerdem, das war es leider auch schon. Okay. Es sind nicht mehr Personen gefunden worden, als dort sind, aber es sind mehr DNA-Spuren gefunden worden, als vorhanden sein sollten. Mhm. So. Geil. Danke, dass ihr diesen kleinen Psychotrip mitgemacht habt. Geili. Ja, Mann. Gab es nicht auch mal einen Film, der so endet? Also ist natürlich auch so ein Horrorfilm-Trope, dass dann Leute aus so einer Experience rauskommen und dann so, ja, da und da, und dann werden die halt quasi für verrückt erklärt und eingebuchtet und schieß mich tot, so. Ja, klar. So basically auch so, aber finde ich geil. I love it. Nice. Das hat einfach auch irgendwie Sinn, weil das, wenn da überall die Spuren sind, das ist halt einfach das Wahrscheinlichste. Also, wie ist das dann, die Leute halt so ein krass, Jesus! Also, ich hab, für alle, die sich fragen, woher diese Inspiration für so ein Fuck-up kommt, ich hab auf Netflix Don't Fuck with Kittens on the Internet geguckt. Und es dreht sich um... Ich freue mich ja nicht. Mach mal. Vielleicht auch nicht. Also es dreht sich um einen gescheiterten Schauspieler, der irgendwann Fotos im Internet veröffentlicht, wie er Katzen malträtiert. Und endet in einem Mord. Und der hat das halt alles so inszeniert, dass es wie diese erste Szene aus Basic Instinct aussieht. Er hat das auch gefilmt, wie er den Typen umbringt und auch ins Netz gestellt und wurde dann vom kanadischen Government gesucht, weil er denen Körperteile zugeschickt hat. Mhm. Und fucking hell, wie fucking krank ist diese ganze Story. Ja, das war das. Guckt euch den nicht an. Gut, Henne, hast du noch was für uns? Ja. Bevor wir das jetzt auf dieser Ich habe eine große Spende von Cranky. Der schreibt, 40 Euro für Hendrik. Die Sümpfe warten, mein Freund. Ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist sehr wichtig, dass ich diese 40 Euro... Nein, okay. Kannst du haben. Muss er nicht gleich schreien. Mach weiter. Ja, das ist schon alles, was ich hier habe. Die Sümpfe war, mein Freund. Ich freue mich schon sehr. Das konkludiert auch schon die Session für heute und damit unsere Exkursion für und mit und überhaupt Pegasus. Ab jetzt gilt es nur noch, was haben wir heute? Den 8. Also gibt es jetzt noch eine gute Woche zu überstehen, bis es dann endlich soweit ist. Nächsten Samstag ist der 14. März, der GRT, der Gratis Rollenspieltag. Geht fleißig Rollenspiele spielen. Holt euch den ganzen nicen Stuff, den Justus vorhin in 3 Stunden beleuchtet hat. Männer, habt ihr noch irgendwas? Wir spielen nächste Woche wieder D&D. Genau, ich freue mich sehr darauf, dich leiten zu müssen. War gut. War super. Nein, ja, es hat Spaß gemacht. Aber der Vorbereitungsaufwand ist immens. Also gerade mit Shadowrun war es das, sich da wieder einzulesen und so. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, that was it about us. Jesus. Ich hoffe, ihr seid genauso unbefriedigt wie meine Spieler. Nicht jedes Cthulhu-Abenteuer muss im Tod aller enden. Ich dachte eigentlich, ihr würdet den Goblin noch umhauen. Nee. Ich habe echt ein bisschen drauf gehofft, dass du ihn umschießt. Ich auch, aber als du dann gesagt hast, dass er atmet, das ist dann so, also wirklich, wenn ich nicht, also wenn dieser Horrorfilm-Trope nicht gewesen wäre, der sich halt durchzog, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. So, weil dieses Switcheroo-Ding, dass die Leute dann halt so in so einem Fight-of-Flight-Modus sind und dann quasi einfach drauf losschießen, dann halt ihre Stand-ins halt quasi ummorcheln, so, war so. Die anderen waren halt alle einfach unter Drogen gesetzt wahrscheinlich, ja. We don't know. We don't know. Digga, er hat den Typ zersägt. El Diablo esta aquí. Was darf ich nur fragen, was sie auf Schwedisch gesagt hat? Das Kind ist nicht ihres. Das Kind ist nicht ihres oder das Kind ist nicht meines? Das Kind ist nicht ihres. Wie heißt das oft? Sag nochmal. Ich kann auch nur raten. Ja. Det barnet inte hans. Alle Schweden da draußen können gerne checken, ob das stimmt. Das Kind ist nicht ihres. Ja. Gut. Hiermit verlassen wir euch in diesem wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche zu Dungeons & Dragons. Peace. Danke, dass ihr da wart. Und rein, tschüss.